Hören Sie jetzt im Schneckenradio Anmerkungen zum Weltgeschehen. Jetzt läuft die Aufnahme. Ganz was Neues. Willkommen zu irgendeiner Ausgabe von Immer wieder Sonntags. Es ist irgendwas am Nachmittag und wir trinken Wein. Und Tatjana meinte, jetzt schon? Als ob das irgendwie besser werden würde, wenn wir später saufen. Du bist ja nicht in deinem eigenen Podcast. Spar dir doch irgendwie so diese doofen Sprüche für deinen eigenen Podcast, den du seit einem Jahr nicht mehr betrieben hast, glaube ich. Was war das zu Wein gerade? Du hast doch irgendwas gerade zum Wein gesagt. Spodcast. Spodcast. Haben wir die Adresse schon? Spodcast.de. Spodcast. Das ist toll. Wir dürfen das. Der Spodcast mit Spotty und Tati. Ich brauche unbedingt einen neuen Namen, glaube ich. Ich habe einen Podcast mit Kaffeeschlürf und ich habe gemerkt, ich habe ganz fiese Kritiken auf Amazon. Und da hat jemand vor 4 Jahren jemand drauf geantwortet, aus dem universitären Bereich. Ich dachte, und wenn er jetzt Kaffeeschlürfer googelt, weiß er ja, dass ich das bin. Aber ich dachte, ach, jetzt ist auch egal. Ich habe unter Kaffeeschlürfer irgendwie bei Amazon irgendwie ganz kritischen Kommentare zu irgendwelchen Büchern abgegeben. Da hat sich jemand aus dem universitären Bereich irgendwie so dafür interessiert und sowas. Das ist ja total fies, was sie da schreiben, keine Ahnung was. Und dachte ich, das ist ja jetzt blöd, wenn ich jetzt kaffeeschlürfer.de habe, da kommt man ja drauf, dass ich das bin. Was ist das gerade eben für unsere Tausende von Zuhörern? Ja gut, die können ja auch auf die Idee kommen, mal zu gucken. Also ich. Guck bitte bei Schlürfer, Kaffeeschlürfer. Ja, ich meine, es ist ja nicht so weit entlegen, bei einem Nicknamen namens Kaffeeschlürfer auch zu gucken, gibt es denn die Idee-Domain? Oder ob es zu googeln? Aber die hatte ich ja vor 4 Jahren noch nicht. Also, aber jetzt habe ich wieder drauf geantwortet. Also jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der Kaffeeschlürfer hat auf. Das wusste man vorher aber auch schon. Ist, ja. Unser Sportcast. Nicht wahr? Dein Sportcast heißt aber Blaupausen. Wir haben so viele tolle Begriffe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Macht man das überhaupt? Was denn? Auf der Folge steht da drauf, wir haben eine Einleitung. Da wird ja schon gesagt, dass es hier die Anmerkung. Ja, aber man darf das ja mal ruhig in Frage stellen. 2016 ist für Tatjana auch das Jahr des tiefen Einatmens. Die rennt hier dauernd durch die Bude. Oh. Norbertesk würde ich das fast schon nennen. Jetzt pult sie sich extra nochmal im Ohr und macht dabei Geräusche. Es ist unglaublich. Unser eins furzt dir ganz anonym, Tatjana. Ich muss hier eben mal im Ohr pullen. Ja, hast du es Andi schon erklärt? Ja. Willkommen zu unserem Porncast. Tatjana, spontan Stöhnübungen im Alltagsgebrauch. Machst du das auf der Arbeit auch? Kopfhörer runter, erstmal. Ja, nimmst Geld dafür? Achso, stimmt. Das ist ja blöd. Die Frage ist ja blöd, wenn man sowas fragt, jemanden, der gerade auf der Arbeit ist. Kriegst du Geld für? Ja, er ist ja auf der Arbeit. Nee. Irgendwas brummt extra. Ist es bei dir? Vielleicht brummt das Gerät. Jetzt brummt es nicht. Das Brummen ist weg. Wieso sind wir eigentlich heute hier? Warum liegt denn da Stroh? Was sollen denn diese Sätze? Du hast mich ja heute nach wie lange Zeit wieder gefragt. Willst du mich? Ach nee, doch nicht. Was habe ich gefragt? Willst du mich auf meinem Podcast assistieren? Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, was das für ein Podcast ist. Das ist ein gemeinsames Projekt. Die Kaffeeschlürfer.de. Ich mache den Spotty. Spotty. Spotcast. Ich hoffe, unsere Zuhörer machen sich eine Strichliste, wie viel Tatjana jetzt so. Das war ein selbsterzeugtes Störgeräusch. Das ist unglaublich. Zwei Schluck Wein und die Frau ist willig hacke schon wieder. Ja. Passt nichts mehr. Ich gehe mal mehr in meine Ecke hier. Ich höre das Brummen schon wieder. Schmollecke ist deine Sache. Das ist auch so ein Begriff, den ich Tatjana untergegoogelt habe, um sie aus ihrer Schmollerei wieder rauszukriegen. Wir haben schon mal einen Verlobungspodcast gemacht, der ist abgebrochen worden und Tatjana hatte auch richtig scheiß Laune irgendwie da. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Das ist kein gutes Urteil. Nein, das so erzählen wir das der Welt nicht. Da waren sehr viele. Oh, du schon wieder. Ja, deswegen dachte ich heute, stellen wir sie unter Alkohol, dann ist alles wieder schön. Ja, das habe ich beim letzten Podcast schon gesagt. Nee, der wurde nicht veröffentlicht, das stimmt natürlich. Wir raten Haie. Und das war so ein Klacklaut, das wollte ich gar nicht mehr machen. Ja, das ist meine Abwandlung von Lasi Hasis Blau und Blub. Ja, der sagt nicht etc., der sagt immer Blau und Blub. Das ist aber auch nicht Lasi Hasis Häschencast, sondern. Ja, genau. Ah, durchatmen, trinken. Super, wir haben jetzt schon 8 Minuten wieder zusammen. Nur durch Saufen, das ist super. Ohne mich, wir haben uns nicht verlobt. Wir haben mich verlobt ohne Carsten. Ja. So sieht's aus. Willkommen zu unserem Entlobungscast. Nein. Sollte man hier eigentlich angucken, wie Tatjana vor diesem riesen Weinglas sitzt. Und immer, wenn sie einen Satz erfolgreich zu Ende bringt. Ja, aber unsere Kinder müssen das alles nochmal durchhören hier. Was denken die denn dann, wenn die, boah, meine Eltern nur am Saufen? Hehe, das können die alle hören. Ich habe nachgegeben. Du hast nachgegeben? Naja. Das hat keiner nachgegeben. Mach doch heilig. Jetzt fängst du schon wieder so negativ an. Nimm mal ein Schlückchen. Ich bin übrigens weiter als beim Wein als bei dir. Willkommen bei unserem Grammatikcast und Schmatzcast. Also, wir werden tatsächlich heiraten und zwar am 27. Mai 2017. Die Vorbereitungen haben im Mai 2016 begonnen und auch im Mai 2016 war unser letzter Podcast. Und da haben wir nichts von der Heirat gesagt? Wir Arschlöcher, das glaube ich auch nicht. Und wir machen eine Art Hochzeitsfestival. Wir sind irgendwie drauf gekommen, weil wir auch schon auf mehreren Hochzeiten gewesen sind, die jetzt nicht so Knaller gewesen sind und etwas davon hing auch damit zusammen, dass irgendwie die Sachen relativ fix vorbei gewesen sind. Man hat die Sachen an einem Tag gehabt, man ist irgendwie so in die Feierei versucht in diese Feierei reinzukommen, die so geplant ist und es hat nicht immer gut geklappt. Und eine Sache, die wir hatten, war Ja, also wir haben beschlossen, das ein bisschen auseinanderzuziehen und zwar mit Polterabend. Aber wir sind auch immer so von Hölksken auf Stöcksken gekommen. Also jetzt zu sagen, das wäre von vornherein so geplant gewesen, war ja auch nicht so. Wir haben in Düsseldorf nämlich erst nach Polterabend Möglichkeiten geschaut. Wir wollten die alle einladen. Einen riesigen Freundeskreis eigentlich, die wir alle auf der Hochzeit nicht dabei haben wollten, weil die ihre Kinder mitbringen wollten. Genau. Und deswegen war die ursprüngliche Idee gewesen, einen Polterabend in Düsseldorf zu machen und anschließend die Hochzeit in Ibbenbüren. Wie heißt es nochmal? Ja. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und haben heute schnell festgestellt, können wir uns gar nicht leisten. Nein, wir haben auch nichts Schönes gefunden eigentlich. Also wir haben so, also mir hat optisch gar nichts wirklich zugesagt. Tatjana meinte bei irgendeiner Bude, lass Regina da nochmal ihren Geburtstag feiern, dann können wir da uns das angucken. Aber da war auch schon, als wir da waren, war auch schon klar, dass es da nicht mehr sein wird. Ja, das war nicht. Und wir waren auch nicht enttäuscht, dass es dort nicht sein wird. Nee, wir haben uns da schon vorher entschieden, dass es nicht in die Luft stattfindet. In den Herkenhöfschen Höfen. Ja, wie die Herkenhöfschen Höfe in. Ja, eben. Und da sind nur größer. Noch schöner. Und mehr ausgebaut. Und besseres Essen. Und das war ein bisschen so. Also das soll nicht die Wiederholung von Carstens Geburtstag vor 3 Jahren sein, sondern es soll mal so eine ähnliche Veranstaltung werden, auch mit einem Konzert. Ja, das hat sich alles so nacheinander ergeben. Also man kam darauf von wegen lieber in Ibbenbüren den Polterabend zu machen, weil man einfach mehr Platz hat und vor Ort schon. Manche Leute müssen eh anreisen, dann ist auch egal, wohin sie dann anreisen. Ja, das ist dann nicht mehr so stark auseinandergezogen. Und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwann abends kam ich auf die Idee, ob wir nicht irgendwie so 2 Musiker einladen, die wir mal gehört hätten. Weil ich dachte, so teuer können die nicht sein. Und Tatjana meinte, naja gut, wenn sie 600 Euro kosten, dann ja. Und dann waren wir eigentlich bei den beiden stehen geblieben. Und Tatjana meinte aber dann irgendwann, war sie nicht mehr so begeistert von der Idee. Und war ein bisschen begeisterter von der Idee, unsere Zweitplatzierten für die Band, für die Hochzeitsband, zu engagieren. Ja. Und die sind auch, haben in Düsseldorf einen Auftritt gehabt im The Pitcher. Pitcher 23 kommen oder sowas. Und dann haben wir flapsigerweise quasi gesagt, von wegen, naja, wenn die gut sind. Dann engagieren wir die und Tatjana rannte halt schon in der Halbzeitpause dorthin und dachte, ich will euch haben, ich will euch haben, ich will euch so toll, ich will euch so super. Ja. Ja. Ich bin nach wie vor davon überzeugt. Ja, und ich werde trinken, von daher ist egal. Nein, ich finde die auch gut. Also ich fand die wirklich auch gut. Ja, deswegen haben wir erstmal unseren Polterabend eine Band. Ja, wir haben mir so voll überlegt, was sind das eigentlich für die genannte Schweinegesicht zum Polterabend auch eine Bandleiterin? Gibt es da schon Leute vor uns, die das gemacht haben? Ja, das ist heute folglich. Ach was? Das ist ja mein Lieblingsthema momentan zur Zeit: Kosten einer Hochzeit. Weil die einfach sehr teuer sein können, also sehr hoch sein können. Ja, Kosten können nicht teuer sein. Vor allem ungegründet teuer. Also für Sachen, die man, also was sie essen und trinken. Also so teuer ist, dass man das Wort nicht mehr leisten kann. Oder ein Hochzeitskleid, das ist auch schon ein Thema für dich, ein Brautkleid. Die interessante Frage wäre ja gewesen, wenn bei uns das Essen teurer geworden wäre, hätten wir die Band nicht genommen. Wahrscheinlich. Beziehungsweise wir wissen ja noch, noch gar nicht ganz genau, was das Essen kostet. Aber wir wissen es ungefähr. Also wir wissen es ungefähr, also den und so. Und da werden, das sind sehr nette Leute, bei denen wir das machen. Das wird auch nicht sonderlich extrem höher werden. Vielleicht ein bisschen, aber. Genau, das war auch die. Also der Antrag ist in La Figuera auf Mallorca hat er stattgefunden. Also der zweite, der von wegen, war das gelungen oder? Mh. Also der wirklich zählt. Der für Tatjana zählt, ja, der hat da schon. Da fing der an zu planen. Oder wirklich einfach drüber zu reden. Wobei wir da noch dachten, wir können ja alle Leute hierhin einladen. Oder die Familie und machen es hier. Super. Ja. In der Wohnung. In der Wohnung? Nein, in La Figuera. Ah, genau. Aber dann haben wir den Ort verlassen und dann war die Idee auch dort geblieben, glaube ich, irgendwie. Aber. Wahrscheinlich. Ich habe ja auch noch. Ja, das ist natürlich. Deswegen ja. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, wie wir auf den Jägerhof gekommen sind. Ja, das war, also wenn ich für mich schon eigentlich zu Frankfurt erklärt, dass wenn wir dann mal hatten, dann dort, weil irgendwann waren wir da essen, vor ewigen Zeiten, und da haben die Leute eine Hochzeit aus. Nicht ausgelegt, aber nicht dafür geschmückt, den Raum wird mir geschmückt. Und dann bin ich zum ersten Mal gekommen, ach nee, ich mache eine Hochzeit. Und das ist eine wirklich sehr schöne Gaststätte, die auf dem Berg ist, und hat eine sehr idyllische Aussicht, und die haben wirklich ausgezeichnetes Essen. Und deswegen warten wir eigentlich gerade, dass wenn wir das Essen mal wirklich heiraten sollten, dann dort. Hast du ja nicht gesagt, ne? Nö, das für euch ist das erste Mal. Werdet ihr überhaupt nicht eingeweiht hier. Ja, aber du weißt doch, wie wir diese Kommunikation haben. Wir haben uns nichts anderes angeschaut. Ich erinnere mich genau ein Jahr vor der Hochzeit, nee, 28.05.2016, waren wir dann im Jägerberg und haben dann quasi für die Hochzeit 2017 reserviert. Ich bin auch witzigerweise nicht hingefahren, ich habe nur angerufen. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, einen Termin gemacht. Wir haben dann, ja. Ich hätte nach Preisen am Telefon verlangt oder gefragt. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Ja, im Nachhinein war das ein bisschen merkwürdig, warum fällt man nicht direkt hin? Also, aber ich muss sagen, es war eigentlich sehr aufwendig, weil wir einfach vorher der Familie erzählt haben, dass wir heiraten werden. Also einfach vorher hat Carstens Bruder den 40. Geburtstag gefeiert, nach ganz groß. Und ja, in Spanien habe ich gesagt, das brauchen wir jetzt noch nicht erzählen. Weil wollte erst Weihnachten die große Nachricht verkünden. Also was nachher geschehen ist, wäre dann schlimm gewesen. Also wir haben ja eins nach dem anderen einfach gemacht und sowas und da war natürlich irgendwann, wenn man in den Planungen schon ist, denkt man sich jetzt noch ein halbes Jahr lang mit der Mitteilung warten, ist auch ein bisschen komisch. Ja, wir haben sehr viele Stützen bekommen. Haben wir das? Ja. Ach so, ja, natürlich. Ja, doch. Ist auch wieder Ewigkeiten her, dass ich Jens gefragt habe, ob er nicht meinen. Hin und zurück quasi. Ja, und da haben wir bei dem 40. Geburtstag von Carstens Bruder es allen verkündet, aber auch, weil ich ein bisschen Panik hatte, okay, Mai zwischen Feiertagen, die Leute werden halt schnell Urlaub buchen oder nicht da sein und deswegen würde man vielleicht doch rechtzeitig informieren. Und habe Carstens besser gefragt, was nächstes Jahr mal macht und hat ihr gesagt, die werden heiraten, Schatzweiser. Und ich habe direkt gesagt, oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe 27. Das war mein Entschieden. Wer wird heiraten? Eine Schwester, aber die heiratet. Die hat zu meinem Spaß gedacht. Achso. Und dann haben wir die ganze Familie erzählt, dass wir heiraten werden. Alle haben sich wahnsinnig von uns gefreut. Wer nämlich nicht dabei war, war Carstens jüngerer Bruder mit seiner Freundin, die gerade im Urlaub waren. Zu dem Zeitpunkt. Also das passte eigentlich witzig ganz gut rein. Also ich dachte erst so nach dem Motto, vielleicht kommen blödere Sprüche von meiner Familie und keine Ahnung was, aber in dem Rahmen war das ganz witzig, weil sozusagen, also der Geburtstag war ja einigermaßen durch, also mit Tanzen und keine Ahnung was und sowas. Und aber es war ein schönes Ambiente und sowas. Und das dann zu erzählen, war ganz lustig. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wir fahren jetzt Martin in die Parade. Wir haben zum Abschied auch noch irgendwie sowas gesungen oder sowas. Am See noch gesungen vom 18. Also das war natürlich auch, das war ein nettes Erlebnis, glaube ich doch. Und da passte es kurz ganz gut rein. Ja, das hat mich überhaupt, ich schnalze wieder. Ja, es hat mich überhaupt auch ein bisschen überrascht, also dass sehr viele Leute sich tatsächlich gefreut haben. Intensiver, als wir uns jetzt über manche Hochzeit gefreut hätten. Ja, viele haben mich wirklich geglaubt, dass wir jetzt gleich heiraten würden irgendwann mal. Dass wir das wirklich machen würden. Ich hab's aber echt auch, ich hab's nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Das weiß ich nicht, aber so viele heiraten in letzter Zeit haben wir auch gar nicht. Wir haben ein paar gehabt, aber jetzt gerade ist schon ein bisschen länger her. Ja, weil wir sind jetzt auch so im Alter, da macht das keiner mehr. Vielleicht weiß das auch ein bisschen, dass die Leute wirklich ein bisschen Bock drauf haben. Ja, also ein paar Leute haben auch gesagt, die hätten noch mal wieder wirklich Bock auf so eine Hochzeit. Bock. Ja, und am nächsten Tag waren wir dann bei der Lokation, wo wir die Feier machen wollen. Es war alles gut, es hat mich und dann kommen die kaum geschlafen und dann waren wir da. Und wir haben uns auch nichts anderes mehr angeschaut. Das war das Einzige, was wir uns angeguckt haben, das war es auch. Ja, ich kannte ja andere Locations und fand die nicht spannend und nicht interessant. Ja, das Blöde war, also das Blöde war der Nachschlag auch noch eine Location, so kann es das ja ein bisschen unterwegs aus der Hand. Das heißt, wir müssen da ein Team fahren. Ja gut, aber jeder muss irgendwie mal hinfahren. Ja, aber wenn du irgendwie irgendeine Veranstaltungsort hast, die 10 Minuten da. In 10 Minuten oder Nähe ist das etwas anderes, wenn man in 3 Stunden bis eine halbe Stunde hinfahren. Aber ist dir auch egal. Es ist eine halbe Stunde, aber das ist jetzt mit 20 Minuten Fahrt jetzt auch nicht so das konkurrierbar. Konkurrenzfähig. Ich will ja irgendwie schon machen. Ich habe jemanden gesprochen, der meinte von wegen, also wir auf einer Hochzeit gewesen mit Bustransport und der meinte von wegen, wäre so geil gewesen, Bustransport. Ja. Also weil du halt deine Hin- und Rückreise nicht ernsthaft organisieren musst. Nö. Nee. Ja. Ja. Und so viel dazu, also wir heiraten auch relativ fix in einem Raum. Wir heiraten auch nicht am Standesamt, sondern in einem See gefunden. Ich hoffe, ihr passt mit eurem Termin. Das ist ein See gemacht, nicht verstanden. Tatjana triezt mit jedem blöden Scheiß den ganzen Tag. Ja, stimmt, ich muss ja die ganzen blöden Sprüche für meinen eigenen Karsten bewahren. Und dann ging es ans Thema Band, Musik. Das war auch ein relativ leidiges Thema. In dem Jahr, ich glaube, am längsten. Da waren wir ziemlich. Am Anfang haben wir uns mit Musik beschäftigt, nicht? Ja, aber ich glaube, am längsten von allem. Ich glaube, das war, wo wir am längsten waren. Weil sonst waren wir bei allem. Interessant. Warum waren wir in Location und dann Band? Also, ich meine, nicht Band, aber Musik. War irgendwie. Genau, Location und dann kam. Also machen andere viel, viel später. Der Ablauf des Tages war eigentlich auch relativ schnell klar, wie es ablaufen wird. Also nicht. Ja. Heute Abend nicht nur Leute, sondern einfach nur. Wann waren wir denn bei Jens wegen? Oh, da habe ich gestern die schon Musik hatten. Echt? Okay. Ja. Und dann? Also ich habe mich hingesetzt und lange durchgeguckt. Es gibt so Internetseiten, da kann man suchen nach, wie viel Geld möchten sie ausgeben für Musik. Und dann werden einem irgendwelche DJs. Na, ich hatte nach DJs erst gesucht, das war noch was anderes. Erst hatte ich nach DJs gesucht und dann guckst du halt in irgendwelche komischen Fressen und die jetzt nicht sonderlich sympathisch sind und sowas und dann haben die irgendwie 5 Lieblingslieder und keine Ahnung was und du denkst, daran kann ich jetzt das nicht bewerten, ob du gut bist oder nicht. Insofern sind die Seiten eigentlich alle für die Katz und hatte auch ein Hochzeitsbüchlein gelesen, was da heißt, darf auch Tante Käthe ausladen. Das ist ein Buch von einem DJ und der hat halt beschrieben, also er hat in seinem Buch jetzt aber auch nur DJs empfohlen zum Bands, hat er gar nichts geschrieben. Er ist auch selber DJ, da liegt das vielleicht irgendwo nahe. Und hat dann gemeint, also mag sein, dass es gute DJs für 600 Euro gibt, aber eigentlich wäre das Quatsch, weil die hätten auch nur 4 Wochenenden im Monat und müssten halt eigentlich auch hauptberuflich davon wahrscheinlich leben und, also, das glaube ich auch sogar, Quatsch, aber... Wir hatten sogar einen DJ angeschickt und der hat ja schon keine Zeit gehabt zu dem Termin. Ja, dann hätten wir Pech gehabt, wenn die Zeit gehabt hätte. Ja, Pech weißt du ja gar nicht. Hätten wir jetzt eine DJ am Arsch. Ja, gut, aber da hätten wir dann der Kohle von der noch mal dann. Ist auch wurscht. Deswegen war mit dem DJ war das so ein Problem, weil wir halt nicht wussten, okay, wie ist der DJ? Also was spielt er denn? Ich kann es ja nicht irgendwie nachgucken. Es gibt ja keine Videos von oder sowas. Da war ich auch durch das Buch schon wieder ein bisschen geimpft oder so, oder wieder ein bisschen glücklich von wegen, dass die das jetzt nicht geworden ist, weil da gab es Fotos von ihr und sie sprang halt immer da rum und der sagte, es ist also nichts Schlimmeres als ein DJ, der selber die Party eigentlich versucht zu machen. Und da dachte ich, erstmal von wegen, auch DJ, der ein bisschen rumzappelt, ist vielleicht ganz lustig und heizt ein bisschen ein, und aber als er das so geschrieben hat, da dachte ich, na, das stimmt eigentlich auch. Also das hat schon was für sich, wenn der DJ als Person nicht weiter auffällt, sondern nur gut Party macht von der Musik her. Und dachte aber immer, also 600 Euro plus für jemanden, der eigentlich nur irgendwie so den Play-Knopf drückt, fand ich ein bisschen teuer. Und aus Spaß haben wir dann mal nach Bands gesucht. Da gibt es dann auch irgendwelche Internetseiten, wo man halt den Preis angeben kann, was man ungefähr ausgeben möchte. Und wir dann halt von 3 möglichen Eurozeichen immer so 1 bis 2. Ja, das ging ja damit an, dass meine Trauzeugin, also schon geschwärmt hat, das war eine Hochzeit, bei dem sie ebenfalls Trauzeugin war, eine Band gab, und die war total toll, diese Band. Dann haben wir uns diese Band angeschaut. Und das war eine zucker-zucker-zucker-zucker-süße Band gewesen, die wirklich nur zucker-zucker-zucker-zucker-süße Musik gespielt haben, so Time of My Life und sowas, sowas ganz, ganz kitschig. Ich finde Time of My Life gar nicht zuckersüß, aber. Ja, das war so. Ich finde es an der Grenze zu unpassend, ja. Das war schon sehr, sehr schmalzig alles gewesen. Und es war alles okay, wir gehen noch mal Musik und stellen uns halt in eine Band. Und das war so eine Sängerin, die war eigentlich ganz hübsch geschminkt und war so ein Barbie-Kleidchen. Und da habe ich sie mal. Also, die hatten auch ein Vorstellungsvideo von 2 Straßen neben uns, also an der Nordstraße, was ja ganz interessant gewesen ist. Da sind noch ganz viele Bauten und ich habe das unter anderem die große Blinkkette, die es in Wurzelschatten gibt, und da haben die immer wieder, also es ist keine Hochzeitsmesse, aber die machen so Vorstellungssingen für Bands, also für Hochzeitspaare. Also neben den normalen Hochzeitsmessen, die es sonst so gibt. Und das fand ich schon ein bisschen gruselig. Da waren also irgendwelche Pärchen, die scheinbar halt im Hochzeitsmodus so langsam gewesen sind. Mhm. Diese, da haben die Kerle erstmal überall die Fresse gehalten. Ist schon schön. Die können das ja. Ist schon schön. Und die Mädels waren dabei und die halt gesagt haben, also die haben eigentlich die Werbesprüche nachgeplappert, die halt dort diese Band da von sich gegeben hat. Von wegen, also der DJ ist schon mit drin. Und dann kam halt das Mädel vor der Kamera gezogen und sagt, das ist ja auch total toll, dass der DJ, der ist ja auch schon mit drin. Braucht man sich gar keine Sorgen machen. Und denkst du, für 3.400 Euro oder 3.200 Euro, da möchte ich mir auch wirklich keine Sorgen mehr um die Musik machen. Genau, habe ich gesagt, wie toll die Band wohl war. Und dann hatte ich mir schon 3.200 oder 3.400 Euro. Also jetzt für Leute, die das hören und sich darauf vorbereiten, zu heiraten, wenn ihr also eine Band haben wollt, ihr müsst schon tief in die Tasche greifen. Nicht dann welche Band? Also ja, das ist eine 4-Mann-Band. Ja, aber die Bands, die werden bis jetzt auch, also wir waren halt in diesem Forum dann und haben dann einige Bands angeschrieben. Und bei allen Bands, die so ab 3-4 Leute sind, klar kostet das entsprechend mehr, weil die müssen einfach in dem Abend auch verdienen. Ja, also 3-4 gestandene Musiker gehen sozusagen aus dem Abend dann ja auch nur mit 800 Euro raus. Das ist okay. Also Bezahlung ist okay. So viel. Ich brauche aber keine 4 Musiker. Nee, nicht für uns, aber nicht in dem Rahmen, den wir jetzt das ganze Vorhaben zu machen. Wir haben halt nicht wieder ein Schloss oder sonst, aber nicht wieder so gut waren. Das ist ja schon relativ, da passt nicht wieder Veranstaltung rein. Und wir hatten halt in diesem Forum, in dieser Seite, die wir uns rausgesucht haben mit den Bands, haben wir insgesamt, ich glaube, 4 Bands angeschrieben. Wir haben schon von einigen rauszukriegen versucht, was die dann kosten. Und dann kam halt irgendwie so, da war eine Band mit drei Schlagzeugern oder ein Schlagzeuger, der gesungen hat und dann zwei an der Gitarre oder so. Die haben dann 2.300 gekostet und ich so, ja, danke, wir haben uns unentschieden und sowas. Und da kam aber irgendwie so, also ich hatte eine kurze Absage und sowas und da habe ich irgendwie 3 oder 4 Mails gekriegt von denen, ja, warum denn und können uns sagen und ja, wenn man so bettelt, so gar nicht, dann klingt das irgendwie so, als ob ihr keine Ahnung habt vom Business. Haben die einen größeren Pool an Musikern, die man sich dann zusammenstellen kann. Sagen, gut, ich glaube, ja, das war der Schwatte. Nee, es gibt sehr viele von denen. Also es gibt dieses Konzept, gibt es ja beide häufig bei denen. Also wir sind halt im Filmvertrag, die sind halt nicht irgendwie einfach so. Ich glaube, unsere Band, die wir haben, ist ja auch so ähnlich. Ja, die sind halt zu zweit. Ja, aber die der singt auch manchmal woanders. Ja. Anderen Band, wo die auch zusammengestellt werden können. Du konntest ja zu unserer Band, konntest du auch einen Klavierspieler dazu nehmen. Ja. Also man kann halt tatsächlich für Leute, die irgendwann mal heiraten wollen, also man kann sich da diese Hochzeitsbands aus verschiedenen Pools zusammenstellen. Man muss nicht unbedingt 10 Leute haben, man kann da auch 3 Leute nehmen. Und dann ja, aber das ist auch wieder schwierig, wenn du die nicht kennst. Also wir haben jetzt YouTube, also genau, wir haben YouTube. Falls also es später nicht mehr gibt, das ist eine Internetseite für Videofilme. Genau, wir haben damals, also wir haben bei dieser Band, die wir uns entschieden haben, ich finde es eigentlich, was du ja gar nicht davon überzeugt hast, weil die hatten so ein komisches Foto gehabt, was gar nicht so ansprechend war. Und dann habe ich auch gesagt, warte mal, guck einfach mal rein. Ja, das ist jetzt sehr knapp zusammengefasst. Also ich fand das Foto erstmal lustig. Ich fand den Bandnamen irgendwie... war aber von dem Video total überzeugt, weil die halt deutsche Sachen auch gemacht haben und die gut geklungen haben. Und nach wie vor finde ich das gegenüber der Zweitbesetzung, die wir so sozusagen gewählt haben, immer noch das bessere Verkaufsargument. Also weil... Ja, der ist ein Sänger dabei, der sehr schön ist. Also ich finde, die haben auch sehr... Also beide sind sehr gute Sänger-Musiker. Ja, die kann man beide gut gebrauchen, ja. Ja, genau, die Band, die wir uns entschieden haben, war alles gut ab. Ja, da hast du einen Gitarrenspieler und einen Sänger. Und Schlagzeug ist vom Band. Mhm. Ist dadurch auch ein bisschen dezenter, als wenn da jemand sitzt und haut aus Blech. Das finde ich auf einer Hochzeit auch nicht so schlimm. Also wenn ein paar Sachen vom Band kommen, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, wenn die Stimme gut ist, finde ich das super. Aber ich muss jetzt nicht so eine profilierte Band aus Berufsmusikern haben. Muss es dann nicht unbedingt sein. Kostet ja auch alles ein bisschen dann Geld. Ja, also wir haben sozusagen, also wir haben aber wirklich gerungen. Also ich war, ich hatte meine Meinung zu den Bands und nach dem Motto und der zweitplatzierte dachte ich, es kann jetzt aber auch sein, dass die zweitplatzierte Band die bessere Wahl gewesen wäre. Aber ich wollte jetzt unbedingt eher die erste haben. Das war jetzt aber jetzt nicht so definitive Entscheidung. Also das war von den Sachen, die man übers Internet von denen gehört ja, haben hätte können. Bei der Band, die wir jetzt haben, ist auch ein DJ mit dabei. Ja, jetzt mit der zweiten. Genau, weil man hat bei der Apple hätten wir ein DJ von denen müssen. Ja, wäre trotzdem noch billiger gewesen als die andere Band. Ja, den von Chris. Es bimmelt. Also sie haben auch wieder... Christo hat sein Projekt nebenan fertiggestellt und die Kirche ist nicht mehr verhüllt. Heute ist doch hier, wie heißt der nochmal? Volkstrauertag. Nee, das war letzte Woche. Das war letzte Woche. Heute ist Totensonntag. Heldengedenktag war letzten Sonntag. Ja. Ja, also die Band hatten wir, Location hatten wir. Und dann ging es so peu à peu um die ganzen Sachen. Also Nervling waren auch im E-Mail-Verkehr also richtig nett, dass ich wirklich gesagt habe, ich beiß mir jetzt wirklich ins Zahnfleisch, aber ihr seid es nicht geworden. Da war aber so, boah, Absagen verteilt ist überhaupt nicht mein Ding. So, aber wir haben die hier gesehen im Pitcher vor 30, 20 Leuten, irgendwie sowas. Das war richtig schön stimmungsmäßig. Also so, ja. Die Leute haben das gut abgefeiert. Am Sonntagabend in Düsseldorf? Ja, deswegen waren irgendwie nicht so viele Leute da. Das war jetzt auch merkwürdig, aber okay. Also wie man dieses Konzert dann eigentlich finanzieren kann, wenn dann kaum jemand kommt, weiß ich nicht. Aber die waren so, also Cheffe war so begeistert, dass ich war scheint das der Chef gewesen zu sein, irgendwie so, dass er gleich gesagt hat, also beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei, wenn ihr ein neues Album habt und weiß ja gar nicht, was nächstes Jahr bei denen so alles ansteht. Also wir sind, wie gesagt, einfach, das ist also die Musikgeschichte, ist man auch von Hölzchen auf Stöckskön gekommen, um irgendwann zu sagen, also auch zum Polterabend möchten wir eine geile Band haben. Jetzt klingt das total normal, aber wenn man in dem Prozess ist, sagt man am Anfang natürlich um Gottes Willen. Also es ist doch nur der Polterabend. Und auch aus den Bühnen Bekannte, die sagen natürlich auch, wo man das erzählt hat, von wegen, also Tatjana möchte jetzt irgendwie eine Band für von Polterabend. Oh, das ist totaler Quatsch, das ist totaler Blödsinn. Ja, sie hat es aber schon gebucht. Oh, lustig, witzig. Und jetzt klingt das so total normal für uns, dass wir eigentlich auch eine Band zum Polterabend haben. Das ist aber total bescheuert, wenn jetzt unsere Kinder das hören. Die wollen ja, haben Ansprüche jetzt. Ich werde 16, ich will eine Band haben. Habt ihr die auch für jeden Scheiß? Papa hat das erste Mal mit 36 eine Band bekommen, also Papa zu. Wahrscheinlich. Klappe zu, das werden wir jetzt auch öfters dann, ja. Hier, Klappe zu, du. Mit deinem halben Jahr hast du noch gar nichts zu sagen. Ja, genau, ruhig. Ansonsten sind wir aber auch noch nicht irgendwo, wir haben kein anderes Thema, über das wir mit Leuten reden würden, nein, wir haben kein anderes Thema bezogen auf die Hochzeit, wo wir gesagt haben, boah, da geben wir jetzt auch richtig Geld aus. Es war wirklich Essen, Trinken sollte funktionieren und Musik. Ich wäre auch bereit, wenn ich nutze das Essen, also sehr gut, ich wäre bereit, mehr Geld für auszugeben. Also wenn ihr jetzt gesagt hättet, und ich habe eigentlich mit viel mehr gerechnet, als wir uns genannt haben, das Preis, das Essen, wäre ich in der Stelle gewesen, ich bin mir sicher, dass das Essen ausgezeichnet wäre, wenn die Location nicht schön, hätte ich es auch in Kauf genommen. Hätte ich auch viel Geld für ausgegeben. Kein Problem. Ich bin auch bereit, für Getränke viel auszugeben. Ich bin auch bereit zu sagen, okay, mach mal einen langen Drink. Wenn ich unbedingt jetzt irgendwie ein Moscow-Menü trinken möchte, oder einen langen Drink, trinke ich ein Moscow-Menü. Oder wenn ich einen Gin Tonic trinken möchte, dann trinke ich einen Gin Tonic. Wenn die sowas da haben, was ja, lecker wäre. Gin Tonic, wenn sie da haben, ja. Gin Tonic, wenn sie da haben. Und Ginger Ale und Wodka hätten sie auch da. Ich glaube, wir machen ja auch, es gibt ja, es ist ja dieses Getränkeding, es gibt so Flatrates, wo man, also, das heißt, du zahlst einen bestimmten Pauschalbetrag für deine Gäste. Und sagt bislang eigentlich jeder, dass die Sachen sich eigentlich nicht lohnt, weil du zahlst irgendwie so 40 Euro pro Nase und das trinken manche raus. Aber es müssten ja sehr viele irgendwie so sehr viel davon raussaufen, um die kaum was trinken. Es gibt schon andere. Also ich meine, du kannst zumindest es so halten, dass du jetzt nur die Getränke versaufen lässt, die auf einer bestimmten Karte sind. Jetzt haben wir uns ja so vorgeschlagen, in der Location, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt klar Bier. Wein. Ja, das werden wir auch so machen. Ja, also, wir werden Bier, Wein, also, Wasser, klar, Softgetränke, das müssen wir getrinken. Es wird aber Wodka geben auf jeden Fall. Ja. Und wenn jemand ein Long Drink haben möchte, kann man sich noch einen Long Drink bestellen. Und überhaupt kein Schmerz mit. Weil auf diese 100, 200 Euro kommt es morgens. Ja, aber es ist ja nicht so, dass die extra kommen würden, sondern anstatt dieses Long Drinks trinken die dann sozusagen jetzt nicht zwei Bier. Ja. Und welche Gin Tonic kannst du am Abend trinken? Ja, also wenn du das einzeln abrechnest, ist es nicht so wirklich wild. Nein. Ein großes Bier kostet auch ordentlich. Also. Ja, das meine ich. Also das ist etwas, wo ich nicht... Die nehmen ja jetzt auch nicht 14 Euro für einen Long Drink oder sowas. Vor allem, wie die das zuzubereiten haben. Das sowieso. Ja. Ja, also insofern, wer hätte das erste Mal jetzt mehr gekostet, hätte ich das auch in Kauf genommen. Woanders weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Also würde es mich ein bisschen schwer tun, wenn ich es von anderen höre. Ja, schwierig. Also da ist ein schwieriges Thema mit dem Essen und Trinken. Klar, wenn du eine Location kennst, du schon ein Essen warst, du bist überzeugt, das ist eine Sache. Aber wenn du irgendwo heiratest, weil du einfach sagst, okay, da ist jetzt irgendwie ein Schloss davor. Wir müssen ja gerade mal ein bisschen Wein nachschenken, deswegen haben wir so Wein-Einschüttgeräusche im Hintergrund. Alles live, alles live. Ich kann hier gegenhauen. und dann fliegt das Gehör weg. Nein, ich hau da nicht gegen. Also, man kommt relativ weit bei einer Hochzeitsplanung, wenn man nicht auf gut Glück immer, also wenn man rechtzeitig plant und nicht auf gut Glück immer so das Erstbeste nimmt und sich von den Leuten belabern lässt, was dann irgendwie so, also es gibt so ein paar Leute, da haben wir das Gefühl, die sind ein bisschen belabert worden und dann haben sie sich wirklich nicht dagegen gewehrt und nehmen jetzt den Scheiß. Und du denkst, also wir wollen auch selber eigentlich die Hochzeit gestalten und wir möchten jetzt nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, der Veranstalter, also beziehungsweise dieses Hotel oder die Gaststätte, keine Ahnung was, die managen jetzt eigentlich ganz groß, wie die Stimmung abgehen soll und keine Ahnung was. Und man gibt da zu viel aus der Hand. Ja, aber bei uns liegt es noch daran, dass diese Feier an sich, dieses Essen und Feier, dass es gar nicht mehr so einen großen, also nicht so einen massiven Teil aus der Säule ausmacht. Ja gut, wir machen ja diese Art von Festival, das heißt, also es startet mit einem Polterabend, den wir sozusagen von Düsseldorf nach Ibbenbüren verlegt haben. Und dann war schon klar, ach, dann laden wir ein paar Leute ein, dann kommen da bestimmt Leute schon irgendwie so eher, die bringen wir dann irgendwie unter und das wird auch der Fall sein. Also wir werden da schon ein gewisses Publikum haben zum Polterabend. Und die bleiben dann, also ein paar von denen bleiben dann und dann nimmt man mit denen was und hat halt noch ein paar Tage, an denen man Spaß haben kann. Da kannst du dann irgendwie so grillen oder saufen oder weiß der Geier was. Von einem Bekannten haben wir ja mitgehört, für ihn war bei der Hochzeit auch der Polterabend das geilste, weil seine Hochzeit eben eigentlich zu steril ge... Ja, das sind die jetzt, was man sehr schnell in den Schließen geht. Das hätte ich, da hätte ich auch Angst vor, so nach dem Motto, wenn du nur jetzt diese Hochzeit hast, also nur die Hochzeitsfeier, ich nenne jetzt so die Feier nach der Hochzeit, die Hochzeitsfeier und der Polterabend ist noch ein bisschen was extra. Wenn du dann aber sehr viel Druck drauf legst, das muss jetzt aber alles passen und das muss jetzt perfekt sein. Ja, ich habe jetzt von fast allen Tagen... Dann kann es richtig schön blöd werden. Mit denen ich mit denen geredet habe, aber dann kriegst du den Tag gar nicht so viel mit. Ich bin jetzt in meiner eigenen Party, ich weiß nicht, ob das was gewusst hat, damals war eine etwas größere Veranstaltung gewesen, als mit dem Konzert. Ich weiß, ich hatte wahnsinnig viel Spaß an dem Tag. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, aber ich weiß, dass ich wirklich sehr, sehr viel Spaß an dem Tag hatte. Also ich hoffe einfach, dass bei der Hochzeit auch so sein wird, dass man einfach viel Spaß hat. Das kann ich ja kurz noch erzählen. Also wir haben ja Christian Steifen 2014 im Garten gehabt und haben ihm im Vorfeld gebeten, ein Glück, dass wir nie was miteinander hatten, zu machen und also vorzuspielen und ich wahrscheinlich... Vorher ein einziges Mal gespielt, er hat gemeint, er hat es nur einmal gespielt, ja. Aber bei Amazon ist auch schon gefragt worden, warum das nicht auf der ersten Platte gewesen ist. Hat er darauf geantwortet und gesagt, ja, wir können ja nicht alles auf die erste Platte bauen und sowas. Nö, er hat ja sein Grundrepertoire. Nee, auch vorher nicht, das stimmt. Also das haben wir vorher auch nicht woanders noch gesehen. Und bei unserem eigenen Konzert finde ich es sehr verwunderlich. Ich habe dieses Lied aufgenommen auf Video und anderes auch. Also eine Flasche Bier und das. Ich glaube, eine Flasche Bier war danach. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie ich, also ich war sicherlich ein bisschen angetrunken, aber wie ich da passend irgendwie ins Haus gerannt bin, um die Kamera zu holen, um das dann auch mitzufilmen. Das weiß ich überhaupt nicht. Das ist ein sehr schönes Video. Ich weiß auch noch, dass ich angerempelt worden bin und angesprochen worden beim Videodrehen, was ich auch als Videodreher total toll finde, wenn man, während ich ein Video drehe, mit mir versucht, ein Gespräch zu führen. Das haben zwei Leute, glaube ich, dann gemacht. Soll ich mal filmen? Ja, ich filme noch gerade. und das war ja ein Video, das hat bislang, glaube ich, so 85.000 Klicks oder 80.000 Klicks. Also angeblich haben an ihn Leute gefragt, ob er auch mal bei ihnen im Garten spielen könnte und das macht er eigentlich nicht mehr, obwohl er jetzt in Damme macht er nochmal so ein Scheunenkonzert, aber da kommen jetzt ein paar Leute. Auf jeden Fall, ja, ich kann mich auch in diesem Dreh... Also dieses Lied, ich weiß nur, dass er davon geredet hat, dass wir beide den unabhängig voneinander angesprochen haben auf das Lied. Deswegen spielt er das. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass er mich so angesungen hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn nicht hochgehoben habe, aber ich kann mich also wirklich an die Einzelheiten nicht wirklich, ich weiß es nicht mehr. Also ich war schon ein bisschen konzentriert, weil man muss ja die Kamera halten und irgendwie so. Und das ganz Gute war, dass YouTube auch, also jetzt muss man Google mal lohnen, YouTube hat auch Google hat auch ein Entwacklungsmechanismus, da konnte man irgendwie so klicken und sowas. Also ihr Video ist ein bisschen wackelig, soll ich das ein bisschen entwackeln? Ja, machen Sie mal. Dadurch ist die Qualität des Videos halt ein bisschen abgenommen, weil man sozusagen vom Rand ein bisschen was weggeschnitten hat und dann hat man es ein bisschen größer gemacht, das ganze Video, also wie auch immer das im Detail gelaufen ist und sowas. Und dadurch hat man ein relativ wackelfreies Video, dem auch vernünftig hinterhergeht und man ist dann auch nah dran. Also man mit der Kamera ist man nah an den Leuten dran, aber auch am Künstler. Und das ist, glaube ich, einfach auch selten. Entweder hast du jetzt nur den Künstler oder ein paar Leute aus dem, aber jetzt nicht so eine Interaktion und sowas. Das hat da irgendwie ganz, aber ich wollte gar nicht immer nur darüber reden. Warum wollte ich eigentlich überhaupt, weil wir die Party da gehabt haben? Wir sind ja von der Hochzeit davon gekommen. Ja, also das Thema war ja ursprünglich mal von der Hochzeit, also als ich von vielen gehört habe, ist man von der Hochzeit selber nicht viel erzählt. Als Paar. Wenn man eher so aufgeregt ist und. Also ein paar Sachen, die ich dann gemacht habe, hat mich verwundert. Ich hatte das ja nicht vorher unbedingt geplant. Ich weiß es auch nicht mehr, oder ist es alles weg? Ich weiß es auch nicht. Ich kann mal sagen, das hat aber dann gut funktioniert, ja. Ich kann mal sagen, ich hatte wahnsinnig einen Tag, hatte ich wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt. Das war wirklich super schön. Auch wenn ich mich an fast gar nichts mehr davon erinnern kann, aber ich weiß, das war echt. Meine letzten Leute hatten wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß, dass wir am Anfang fand ich ein bisschen, wir müssen jetzt eigentlich nach vorne und dann müssen wir abtanzen und sowas. Und dann haben wir ein bisschen abgefeuert. Aber irgendwann war das Konzert eigentlich so gut im Gange, dann, Entschuldigung, war es mir egal. Mhm. Aber auch auf dem Video sieht man noch, dass also sehr viele Leute nicht so viel mitgegangen sind. Ja, war auch am Anfang. Aber das ist auch auf Christian Steifen Konzerten, ja. Kommt schon mal vor. Also in Damme, wo wir vorher waren, war es glaube ich auch so. Also so viele Leute haben wir jetzt auch nicht so mega mitgemacht. Nicht alle, aber die meisten, ja. Toni glaube ich nicht, aber die Toni fand es auch toll. Maria dann nicht, ja. Die älteren mich haben auch noch Nachbarn, also Dirks Meyers gequatscht und sowas, dass sie, und genau darauf, und haben halt gesagt, also mit den Hörgeräten geht das nicht mehr so direkt vor der Bühne, aber sie wären bei sich im Garten gewesen und hätten da ein bisschen mitgetanzt. Das fand ich doch sehr schön. Ja, wir haben Nachbarn auch ein bisschen mitbelauscht, geschallt. Ja, aber. Der hat ordentlich gewummt, ja. Also ja. Lars hat noch erzählt, also. Wo war das? An der Ampel, an der Grafenhäuser Straße. Jetzt ist hier Party. Wohnung frei. Ja, schon sehr weit. Und da ist der später gekommen? Ist wirklich so viel später gekommen zum Konzert? Ja, nicht gekommen. Also ach so. Wir haben auch ein bisschen angefangen eigentlich mit. Deswegen. Ein Glück. Da hat Lars ja noch ein bisschen mitbekommen. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, war. Ich habe letztens meine Freundin getroffen, eine alte Klassenkameradin, und dies war auch die erste. Wir haben uns seit relativ lange haben wir uns nicht gesehen. Jetzt haben wir uns wieder getroffen, die hat mittlerweile Jahre, hat ein Kind. Und das war auch die erste, die mal ganz ehrlich zu ihrer eigenen Hochzeit gesagt hat, immer, war scheiße teuer, aber die Stimmung war so mies. Warum denn? Zum einen fanden die selber es komisch, weil die haben ein Jahr vorher geheiratet, standesamtlich. Ach so nachgemacht, also genau, nachklappt. Ja, die haben ein Jahr später gemacht, was sie selber total blöd fand. Aber schon damals mit Kind, also die hatten schon ein Kind zu der damaligen Zeit. Und die meinte, die Stimmung war einfach mies. Also die haben jetzt nicht groß feierlich das Ganze, also das, der Raum an sich war jetzt nicht so atmosphärmäßig feierlich, aber das Essen war wohl sehr gut. Und die wollten halt nicht so viel Geld für ausgeben. Und die sagte einfach, dass die Stimmung einfach nicht gut war. Die Leute saßen rum, haben sich in den Füßen gespielt, hatten keinen Bock gehabt zu tanzen und waren da eher so gehend unterwegs. Wobei sie meinte auch, dass, also sie hat auch relativ ehrlich gemeint zu Hochzeiten sein, weil sie war ja auch selber bei Hochzeiten, die relativ teuer waren und die Stimmung auch mies war, weil es man nicht unwohl gefühlt hat, weil es alle so überkandidiert waren. Kann auch passieren. Also was ich schwierig finde, ist auch, dass man sich mega freuen soll bei irgendwelchen Hochzeiten, die man jetzt nicht so mega abfeiert. Man kommt jetzt nicht nur so wie hier die tschechischen Filme, so nach dem es passiert eine Hochzeit und alles total aus dem Häuschen. Nein, man selber war ja schon auf verschiedenen Hochzeiten. Und je routinierter man quasi dadurch wird, desto weniger Ein bisschen. Also ist jetzt meine Theorie über ein paar Leute, wobei Martin jetzt bei seiner eigenen Party auch schön abgefeiert hat und abgedanced hat. Also Martin ist so ein Typ, der... Ja. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass Leute nicht mitziehen und sowas, aber ich finde es schon, und deswegen war ich auch bei meiner ersten Band ein bisschen überzeugt, weil ich dachte, für das Publikum sind die total was. Also da haben wir rumzuklappern, wir haben genug Heulgeräusche im Hintergrund, also so, jetzt, Tatjana hat gerade gelächelt, also nicht, dass sie meint, ich würde hier einfach hier den Macho raushängen lassen oder sowas. Du kannst es auch mal, ja genau. Irgendwo stand, wenn man die Hochzeit feiert, man soll unbedingt das machen, was man selber geil findet. Unbedingt. Und da wäre ich auch schon eher bei unserer zweiten Band gewesen, aber da dachte ich halt von wegen, für das Publikum, was wir haben, finde ich die erste Band geiler. Also für die Hochzeitsfeier. Ja. Beim Polterabend ist natürlich so, da kannst du natürlich schon irgendwie dem Publikum was anderes zumuten. Wenn die das nicht geil finden, dann gehen die halt direkt ins Saufen über und peng. Aber bei der Hochzeitsfeier will ich darauf aus sein, dass die so tanzbare Mucke machen, wo der breiteste Geschmack eigentlich getroffen wird. Ob die jetzt, also wir haben in dem Buch so eine Liste gefunden von diesem DJ mit, ich weiß nicht, 300 Liedern, glaube ich, wo drauf stand, kannst du alle spielen, super. Und dann hatte ich halt nachgeguckt und bei meiner Schwester im 30. die ist ja jetzt schon irgendwie so Ende 40, wo unsere Kinder das hören, ne? Also, die alte Schachtel! Ja. Also da habe ich ja DJ gemacht und das war auch neu, das war relativ neu. Da war so die Zeit, das war bestimmt schon ein paar. Ne, ich habe beim 60. meiner Mutter, ich glaube, die hatte auch eine Party draußen. Und da habe ich, das war natürlich ein bisschen ulkig auch, nur diese Desktop-Rechner. Also unserer Zeit gibt es noch diese Desktop-Rechner. Das sind also etwas größere Koffer, sehen so aus, wo man. Ich habe diesen Desktop-Rechner, der halt ein bisschen boxartig war, na, draußen, du bist einfach nur ungeduldig. Nein, also ich habe diesen Desktop-Rechner auf den Rasen gestellt mit so einem Röhrenmonitor, der natürlich auch relativ groß gewesen ist, für heutige Verhältnisse schon ein bisschen komisch. Und damals war das aber der letzte, boah, was machst du denn da und sowas, ja, ich habe jetzt nicht einen CD-Player hier, sondern ich habe einfach eine Playlist und da klicke ich halt drauf. Beziehungsweise ich schiebe die dann in meinen Player und dann spiele ich die so ab. Und bei Cornelias Party war es erstmal, wo ich dachte, ich unterscheide jetzt erstmal, also ich lege vornherein schon mal Playlists an, also so Sachen, die man hintereinander spielen kann. Ich habe die Sachen ja schon vorher rausgesucht und sowas und dann hatte ich halt irgendwie so Lieblingslieder von wegen, die sind ganz nett, aber dann von wegen, ja, aber sind eigentlich zu langsam oder jetzt im Gefüge von schnellen Songs zu langsam. Also ich könnte dazu tanzen, aber im Gefüge von schnellen Songs finde ich das jetzt irgendwie so doof. Ich glaube, wir haben auch zum Beispiel Christian Steifen vorher gespielt. Wäre aber dann auch zu langsam gewesen, weil also bei den schnellen Songs wäre viel zu langsam gewesen. Vorher brauchten wir wahrscheinlich auch irgendwie so nicht und sowas. Und dann kam halt, ich komme auf den Namen nicht, die Opernsängerin, die Freundin von Cornelia. Lucci, ja, natürlich, jetzt komme ich wieder drauf und sowas. Die kam an und was. Hat auch was Schnelleres? Wir wollen so langsam mal. Ich so, ja, andere Playlist und sowas. Und sowas. Ja, jetzt. Ich so, ja, jetzt, boom. Und das fing halt an mit John Newman, der damals. Präsident von England ist. Die haben da gar keinen Präsidenten. Weiß der Geier, was jetzt los ist in England. Hohu, tuhu, wabuhu. Also der hatte gerade seinen ersten Song raus und sowas. Also vorgestern oder was. Nein, er hat seinen ersten Song raus. Der hat auch so geplant, nach London zu gehen, um dann Popstar zu werden und so weiter und so fort, weil er irgendwie so das Columbus, das die Popmusik angefangen hat, gefunden hatte und sowas. Und das war halt ein relativ schmissiger Song, der, glaube ich, ein Jahr alt gewesen ist, aber nicht so der Mega-Hit gewesen ist, aber der hat einen sehr eingängigen Refrain und der singt den halt 20 Mal und beim dritten Mal hat man den schon drauf. Und das hat als Weckruf von wegen, so jetzt geht's los, super funktioniert. Und dann kam, glaube ich, irgendwie Avicii und keine Ahnung was, irgendwas, was damals noch einigermaßen passend gewesen ist. Ja, wenn Tatjana dabei ist, gibt es halt Backstreet Boys. Das sind super alte Männer, die die Musik von Schweden nachgesungen haben oder die Schweden engagiert haben für sie. Das ist eine unheimlich spießige Party, wo nur Banker kommen. Ich weiß nicht, wo ich heute... Ich weiß nicht, wo ich zum Zeitpunkt... Vielleicht lebst du gar nicht mehr. Wir haben ja eine Hauptstraße hier vor der Tür. Das ist ja jeden Tag ein Spiel mit dem Feuer. Und Tatjana nennt sich ja selber Tanja Danger Malchonova. Warum nennst du dich mit zweiten Namen Danger? Ist die olle Governor zu... Ach so, ja, versteht überhaupt niemand. Nee. Das ist super. Ich bin mal zu faul, das rauszunehmen. Du bist zu faul, das rauszunehmen? Ja, das war einfach mal nicht mit dem Kassel der Namen irgendwie. Ja, 60 Tage musst du es behalten, genau, bei Facebook. Und dann war ich einfach mal, wo ich das wieder ehrlich blöd fand und dann scheiß drauf, was ich da. Aber es wird jetzt nicht cool oder sowas. Nee, gar nicht. Ich bin umgekehrt. Ich kann dir den Code geben, wo du deinen Nachnamen einfach kaputt machst. Ich war als Kamera, weil ich als Robin von Batman und Robin unterwegs bin, habe ich mich sicher Danger genannt. Du warst nicht als Batman und Robin unterwegs. Ich war als Robin. Als Robin warst du unterwegs. Und du warst auch schon mal als Super Wonder Woman. Als Super Einkäuferin Wonder Woman. Hat keiner erkannt? Das stimmt doch gar nicht. Also wirklich ganz wenig Leute. Von mir sind viele Wonder Woman. Weil es in Deutschland nicht so präsent gewesen. Ja, und wir warten auf Filmfest und da war eine Band aus Wuppertal. Wir sind bestimmt das vierte oder fünfte Mal in diesem Podcast bei deinem Firmenfest. Das ist total der Downer. Da schalten die Leute ab. Und die haben zum Schluss ein Boyband-Medley gemacht. Das war das Geilste, was ich je in meinem Leben erleben durfte. Neben den Geburten von meinen vier Kindern. Ein Boyband-Medley über 10 Minuten. Seit wann muss man von Wein eigentlich rülpsen? Ja, du musst nur reinsetzen. Es war großartig. Ich könnte noch ein bisschen für unsere Band von Schritt Everybody spielen. Welche Band? Die wird zur Hochzeit einladen. Die Hochzeitsband? Hm. Aber der erste singt das doch nur alleine. Das ist ja eher was, was mehrere Männer grölen sollen. Wir können das ja als Pausenfüller machen oder sowas. Das ist schwedischer Mist. Ich liebe Backstreet Boys. Ja, aber es ist schwedischer Popmist. Egal, ich stehe voll drauf. Irgendwann hat man es doch auch über. Man hat es so oft gehört. Nein. Niemals, niemals. Ich tanze im Alten. Kaufhausmusik, juhu. Wenn man eine Party feiert, muss man es ein bisschen im Griff. Also wenn man selber die verantwortlich ist für die Party, muss man das ein bisschen auf dem Schirm haben. Also muss sagen, wie soll es denn, ich meine, das ist ja das, was wir auch gemacht haben für die Hochzeit. Wir haben ja gesagt, was sollen die an dem Zeitpunkt, was sollen die da machen? Und deswegen haben wir ja das Problem mit unserem Fotografen. Wir haben keinen. Das ist das Problem. Nein, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht nach der Trauung erstmal 2 Stunden mit irgendeinem Fotografen verschwinden. Und die Gäste müssen dann irgendwie so zusehen, wo sie bleiben. Weil wir machen diese gestellten Fotos, die einfach nur blöd sind. Die sind einfach, die haben überhaupt nichts mit der Hochzeit zu tun. Da kann ich wirklich genau sagen, ich nehme 2 Wochen später für die mein Kleid nochmal. Und wir gehen raus und machen Fotos. Das stimmt allerdings. Hm? Weißt du genau, ob sie dann welchen Tag vor oder 2 Tage später oder 3 Wochen später? Außer wenn das Hochzeitskleid kaputt ist oder sowas, dann müsstest du das nochmal nähen lassen von deiner Mutter. Das kommt gleich das Thema. Ich dachte von wegen, wir sind doch gleich eine Stunde hier. Ja, willkommen zur 2. Stunde unseres beliebten Podcasts. Schöner wird's nicht. Ja, Fotograf, wir haben keinen Fotografen, also keinen professionellen Fotografen, der mit uns irgendwo hingeht und Fotoshootings. Also noch haben wir Rüdiger, Toi, toi, toi. Und der kann gute Fotos machen und das reicht mir. Mir reichen ein paar Fotos. Ich muss nicht 20.000 Fotos von mir selber haben. Wir haben auch eine Fotobox. Also doch stimmt. Das ist ein Punkt bei der Hochzeit, wo man, wo Tatjana gesagt hat, da möchte ich jetzt doch mal Geld für ausgeben. Das hat Tatjana auch durch. Ja, aber das hätte ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt gemacht. Fotobox. Auch auf Miris Hochzeit, wo sonst nichts funktioniert hat? Nein. Ich entschuldige mich mal gerade für Miri. An Miri, nee, bei Miri. Bei Miri, so heißt es. Vielleicht hört ihr das ja. Vielleicht ist das ja jemand, der sich auch mal Zeit nimmt, Podcasts, wo durcheinander geredet wird, durchzuhören. Bis zum Ende. Die sind auch ziemlich auch die Fotos, die bei den Leuten es auf dem Schrank es schaffen. Also nicht ja, aber umgeklappt. Nicht diese gestellten Bilder, sondern tatsächlich die Fotos von der Fotobox, wo man in ausgelassener Stimmung mit albernen Verkleidungen sich in so einen Katzen reingequetscht hat und 20 Mal ein Foto geschossen hat. Das ist, glaube ich, das Ganze funktionieren könnte. Das hat zumindest Anni ja noch, ne? Anni hat ja an ihrer Tür nach draußen, hat sie so kleine Glasfenster, die aber jetzt irgendwie so, ist jetzt nicht Milchglas, aber du kannst halt nicht durchgucken und sowas. Und da hat sie halt von ihrer Abschiedsparty in Düsseldorf, ich war jetzt lange nicht mehr da, ich weiß gar nicht, vielleicht hat sie alle abgenommen. Da hat sie, ja, die dekoriert nicht so oft neu, ne? Da hat sie also, ich weiß gar nicht, wer die Fotos gemacht hat, aber alle nicht. Auf ihrer Abschiedsparty, die hat selber die Fotos gemacht. Die hat verschiedene Hilfsausdrücke, einen Punkt, den man dann machen muss. Das war stimmt, das war so. Er hat nämlich die Fotos ausgelöst und nicht die Comic-Gesicht fressen. Man musste diesen Gesichtsausdruck irgendwie nachmachen. Ich habe ganz normal gelächelt. Wie immer. Sieht aber auch lustig aus. Und diese Fotos hat sie halt sozusagen in die einzelnen Fenster der Tür nach draußen oder der Front nach draußen. Und das sieht durchaus ganz, im Grunde sieht das ganz nett aus. Eigentlich ganz witzig. Jetzt muss ich mit mir selber hadern. Also ich bin ja ein Typ, ich mag ja, es gibt bei meinen Eltern sozusagen mein Kinderzimmer, das habe ich immer noch okkupiert und da hängen auch immer noch so diese Bravo. Bravo ist eine Jugendzeitschrift aus der Bundesrepublik Deutschland gewesen und die hat in der Mitte immer irgendwelche Poster und die habe ich halt bis heute hängen, viele davon. Weil ich dachte, ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt durch das Abhängen nicht bekunden, der Geschmack damals war aber richtig scheiße, das war eine total scheiß Idee, damit möchte ich nicht bretten, also irgendwann werden die natürlich abgehängt, natürlich, die sind auch, die Farbe ist langsam weg und weiß da geil was. 17 kennt heute nicht mal jemand mehr. 17 kennt keine Sau. Und wer ist totaler Fan von... Bei 17 tanz ich. Und von, was war das von Bon Jovi, wo du dachtest, von, ey, das ist von 2000, um Gottes Willen. It's My Life. Das ist für mich ein Dr. Alban Song. Wenn schon Schweden, dann richtig. Aber das ist doch von Bon Jovi. Ja, die haben es nur nachgemacht. 7 Jahre später. Das ist für mich ein Fußballsong. Der ist doch nicht mal richtig gut. Was willst du an dem? Der hat nur Höhen. Ja, ist insgesamt aber eine Tiefe. Das ist so ein Lied, wo man die Arme nach oben streckt, schmeißt und ruft, ja! Yeah! Ich gehe da wahrscheinlich eher aufs Klo, wenn die das spielen würden und soll dann sagen, oh. Ja. Liebe Kinder, dürft ihr auch noch aufbleiben? Ist das doch schon hier 4:15, wo ihr eine Flasche Wein hier habt? Es gibt Geburtstagsband. Die sind schlimmer. Ja. Ja. Ich glaube, wir halten uns auch für sehr lustig, seitdem wir Alkoholintus haben. Das ist auch das Schlimme. Das ist auch nicht schön. Schön ist das alle nicht. Ja, Thema Hochzeit, Kosten. Wie ich schon mal angesprochen habe, ich blende ja regelmäßig aus, darüber, wie viel man bereit ist, dann noch für den einen Tag auszugeben. Wir geben jetzt auch relativ viel aus. Wir sind, Gott sei Dank, jetzt nicht, wir haben nicht bei den Kosten angefangen und deswegen hatten wir nie. Ist das so richtig? Bei der Band waren wir ja relativ schnell von wegen, boah, kostet aber... Also, da war ich ja Schmalhans Küche. Das ist Vaters Spruch. Du bist immer Schmalhans Küche. Als ich gesehen habe, dass irgendwie jemand, der einfach nur CDs ein legt oder irgendwie vom Computer irgendwas. 600 Euro kostet, da dachte ich von wegen, also für 600 Euro mache ich dir eine Playlist, weil dann kannst du irgendwie so wumm und irgendwer wird schon auf Play drücken und keine Ahnung was, das wird man auch noch irgendwie so hinbekommen. Das hätte mir für die Musik im Vergleich ausgereicht. Dann kam Tatjana, dann nehmen wir halt den Buch-DJ für 1500 Euro und dann kam ich von wegen, ja, dann gucken wir erstmal nach Bands, was Bands so kosten, wenn du wirklich bereit bist, schon 1500 dafür. Ich habe schon wieder geschnalzt, aber auf der Silberhochzeit von Tante Agnes und da war eine Band. Die hat funktioniert, die wird auch nicht ein bisschen was gekostet haben, ist aber schon ein bisschen her und sowas, wie Norbert sagte, gibt es heute klassischerweise gar nicht mehr. Diese Hochzeitsband von früher, Bands von früher, so gibt's. Du hast schon relativ professionelle Leute dann dabei. Nein, die Leute wollen halt keine Bands haben, weil die Bands kosten halt mehr. Ja, und wenn du sofort über das Geld rangehst, sagst du auch von wegen 2000 Euro, bist du bescheuert? Ja, aber... Ich gebe doch nicht... Ey, ganz ehrlich, weil ich ein linkes Kind habe, ich rufe auf der Kleid aus. Wir haben ja auch Bekannte, die das viel Geld ausgeben, aber bei Musik dann sagen, nee, das soll jetzt nicht so viel Geld kosten. Da gebe ich jetzt nur so und so viel und sowas. Und denkst, du hast ein Budget von über 20.000 Euro. Und dann sparst du bei sowas. Und bei der Musik aber sagst du, mehr als 1.000 darf es jetzt aber nicht sein. Und bei der Stimmung spare ich, dann kann ich mir das ganze Geld auch sparen. Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil die Hochzeitsfeier schon, das ist, da geht's eigentlich ab. Daran wird es für die Gäste hinterher gemessen. Also was soll hinterher gesagt werden von deiner Hochzeit? Also du kannst natürlich so cool bleiben und sagen, ist mir eigentlich völlig egal. Entweder ihr feiert mit mir und das ist auch okay oder nicht. Aber dazu brauche ich eben eigentlich auch ein bisschen was für die Party. Leute, wenn mir mal die ganze Zeit egal sind, dann kann ich wirklich mal Mallorca und sagen, scheiß drauf, ich feiere jetzt irgendwie... Da mache ich mit dem Geld richtig eine Sause, genau, ja, eine Privatsause. Ich selber mache eine fette Sause und sage, tschüss Leute, könnte ich mal... Weil für das Geld, was wir für die Hochzeit ausgeben, kannst du sagen, ja. Ich meine, wir können es wirklich nicht, also... Ja, also für eine Hochzeitsfeier ist es okay, für was du in Deutschland momentan selbst kaufen kannst, für ein Haus oder weiß der Geil was, ist es eine Anzahlung? Ja. Es ist eine ordentliche Anzahlung, aber es ist eine Anzahlung. Es ist jetzt nicht komplett ein Haus. Nee. Wenn du sowas hättest, das würdest du natürlich sagen, von wegen, dann würdest du, also das ist der Punkt, wo du natürlich sagen würdest, um Gottes Willen. Also alles andere, es ist nicht so, dass wir haben gerade kein Auto, wir brauchen ja auch keins, das ist ja verkehrstechnisch in Düsseldorf gerade total bescheuert, sich ein Auto zu kaufen, ist ja auch ökologischer und so weiter und so fort, aber die Summe ist jetzt nicht so, dass man sagt, also wir machen jetzt das und können uns jetzt kein Auto leisten, also wir könnten uns immer noch ein Auto leisten, wenn wir es unbedingt haben wollten, brauchen es gerade aber auch gar nicht und dadurch sparen wir ja. Und deswegen, wir verkneifen uns jetzt direkt nicht unbedingt etwas durch die Kohle, die wir da raushauen. Stellen, so dann mal zum Spaß, unnötig Spaß, da kannst du natürlich die ganze Feier auch sparen. Und das ist egal, ob du 10.000, also 2.000, 10.000 oder 50.000 Euro für ausgibst, da kannst du die Kohle echt sparen, wenn die Stimmung scheißt und Leute um 10 Uhr sagen, Also kannst du natürlich mit deutlich weniger Geld auch eine geile Party schmeißen, das ist überhaupt kein Ding, ja, verglichen mit uns. Was willst du für eine Party machen? Also ich wollte schon irgendwo, dass man nach einer Hochzeit aussieht. Ja, wir haben ja bestimmte Leute laden wir ein. Ja, natürlich. Also bestimmte Leute. Wir haben aber auch gesagt, was ist ungefähr das Budget? Was können wir und was können wir auf gar keinen Fall? Hättest du am Anfang gesagt, so nach dem Motto, 2000 Euro mehr gebe ich nicht. So, dann hätten wir, und dann wäre es eine andere Party geworden. Wir hätten es aber auch, man hätte sich vielleicht ein bisschen überwinden müssen oder keine Ahnung was. Für 2000 Euro werden wir einfach mal gefahren mit unserer Trauzeuge. Ich nie. Wäre es eine andere Trauzeuge geworden. Mit unserem Auto. Das war ja ein guter Punkt in Las Vegas. Wir waren vor einigen Jahren in Las Vegas und da haben wir alle darauf gewettet, dass wir verheiratet zurückkommen. Weil ich sagen würde, in der Regel würde ich nicht mehr heiraten. Jetzt weiß ich auch warum. Da fehlt mir die Privatsphäre. Da fehlt mir komplett die Intimität. Du bist irgendwo in einem Hotel, meistens heiraten wir in Las Vegas im Hotel. Und dann bist du einfach nur eine von ganz vielen und läufst mit deiner Hochzeitsgesellschafterin durch viele Touristen. Also wie oft saßen wir irgendwo halb besoffen in der Sonne vom Hotel und an uns? Täglich eigentlich. Täglich. Und dann los liefen irgendwelche Paare vorbei, wie gerade in der Hochzeit. Habe ich nicht gesehen, war ich wahrscheinlich zu besoffen. Und das wirkte halt so unpassend. Weil genau diese Intimität, diese Privatsphäre einer Hochzeitsveranstaltung, weil ich finde, Hochzeit ist was Privates. Also ich finde Hochzeiten, ich kenne sie Hochzeiten eigentlich nicht, deswegen ist es eigentlich so ins Blaue geredet oder was, aber macht den Eindruck in den Vereinigten Staaten, es muss gepimpt werden wie sonst was, ja. Oder entsprechend der Pimpung klein sein. Also vielleicht gibt es Hochzeiten mit 80 Leuten und sowas, da muss aber ein gewisse Sachen müssen ja, da gewinnen. Oder du hast mit so... Wenn du die Kohle dafür hast, klar, du kannst natürlich ein bisschen weniger und sowas, aber trotzdem muss. Und ich möchte die eigene Hochzeit nicht an dem Gepimpe messen. Ich möchte eigentlich, dass die Leute wirklich Spaß haben. Vielleicht, dass sie sozusagen vergessen, dass sie da auf einer Hochzeit sind, sondern einfach auf einer guten Party. Eine gute Feier. Und das habe ich in gewisser Weise durchaus auf der Krim gelernt oder mitbekommen. Dass Leute ankommen und von sich aus nie auf die Idee gekommen sind, so nach dem Motto, oh, morgen ist auch noch ein Tag, ich muss weg. Also der eine Pilot oder so, das war aber willig, das ist eine andere Geschichte und sowas. Also, haben wir die Geschichte schon erzählt? Ja, haben wir bestimmt schon erzählt, sonst müssen wir uns drauf anhauen. Dann machen wir unseren 250. Podcast mal über die eine lustige Geschichte mit dem Piloten und sowas. Aber eigentlich kommen die Leute zu Festen und sagen, es ist ein Fest. Und in Deutschland hast du manchmal hier von wegen, sie geben sich keine Mühe als Gast, daraus eine Party zu machen oder die Party anzunehmen und hauen dann ab. Ich meine, haben wir auch schon gebracht, aber da war auch im Vorfeld oftmals nichts getan dafür, dass es eine Party gegeben hat. Mhm. Und das haben wir dann persönlich genommen sozusagen und dann gesagt, also eine Grundbereitschaft ist da, aber wir haben ja bei Personen, wo wir mal gewesen sind und auch früher weggegangen sind, am nächsten Morgen Leute getroffen und gefragt, oder seid ihr noch länger geblieben? Und die Antwort bekommt, also so nötig hatten wir es dann auch nicht. Und das finde ich schon, ja, im Grunde ja, aber ich gebe jetzt auch nicht 300%, um aus einer blöd initiierten Party was Geiles zu machen. Also ich brauche einen gewissen Resonanzboden, also eine gewisse Vorbereitung und dann ist okay, aber also deswegen, also man kann natürlich, ich hätte überhaupt kein Problem damit, auf einer ganz billigen Hochzeit anzukommen, wenn das deren Budget ist und so nach dem Motto, also ich beschwere mich nicht, dass ich mehr haben müsste und daraus eine gute Party zu machen, wie auch immer das dann, und du brauchst ja nur Musik und zack, ja, und ein bisschen Alkohol, zack. Natürlich. Ja. Also man kann für wenig Geld auch es schön machen. Also man kann tatsächlich, wenn man ein bisschen geschickt ist und ein bisschen bereit ist, auch was zu Zeit zu investieren, ein bisschen Hand, also selber dran zu machen, kann man auch viele schöne Dinge machen, so Deko und diese ganzen Hochzeitsgeschenkgeschichten. Also man kann es schon traditionell gestalten, kann es auch hübsch machen, man muss dafür nicht viel Geld ausgeben, man muss auch immer bereit sein, sich wirklich ja eine sehr lange Zeit mit zu beschäftigen, um auch die Zeit rein zu investieren. Ist immer noch die Frage, wen du kennst und wer was für dich machen kann. Wir kennen jetzt ein paar Leute, für ein Polterabend ist das von Vorteil, dass wir bestimmte Sachen kostengünstig bekommen. Andere Leute sagen, also ich habe eine Hochzeit mit Bekannten, die konnten halt Musik und das war total geil. Ja, wenn die Leute ankommen und sagen, wir machen dir Musik als Hochzeitsgeschenk, ist geil, super. Kenne ich keinen von. Ja, aber dafür haben wir halt andere Dinge. Ja, wir sparen an anderen Dingen. Also, oder wir geben nicht unheimlich viel Geld an anderen Dingen aus und würden dann wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, da richtig reinzuhauen. Genau, also man kann schon sagen, ich möchte mich darüber überhaupt nicht darum kümmern. Ich bin bereit, dafür so viel Geld auszugeben. Dann gibt man das gleiche Geld für aus. Also, dann gibt man viel Geld für aus. Hat sich aber das gleiche Ergebnis. Dann kann ich so etwas Besseres erleben, weiß nicht. Aber es muss halt nicht immer wie in diesen Zeitschriften sein, wie das einem so vorgelegt wird. Diese Boho-Hochzeit mit alles total toll. Und also da sind wir bei einem Thema, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben, wir machen auch eine Comic-Serie, Carsten und Tati. Und Sportlehrertätig. Und wir machen uns da ein bisschen lustig über das, was manchmal so gemeint wird. Also einfach, wir haben normale irgendwas, Alltagssituationen, wir haben jetzt aber auch so auf Hochzeit ausgerichtet, Tati und Carsten im Hochzeitsanzug im Bett und Tati mit ihrem, wie heißt denn, Diadem? Wurst, wie Frank das sagt. Warum hat sie eine Wurst auf im Bett? Und da geht es halt eher um die Hochzeitsthemen und da macht man sich eigentlich so ein bisschen witzig über das, was in steht. Weil das halt auch, ja, weil die Grundaussage ist, es gibt so Schema F und das ist geil für eine Hochzeit. Und das würde ich grundsätzlich in Frage stellen. Ich habe bis jetzt noch nichts von diesen Hochzeitszeitschriften übernommen. Nee, wo man gedacht hat, oh, das war eine gute Idee. Nee, obwohl ich schon die alternativste von allen Hochzeitszeitschriften mir ausgesucht habe, selbst da habe ich bis jetzt nichts gefunden, von dem ich sagen würde, das ist etwas, was ich jetzt für meine Hochzeit auch so haben möchte. Also nichts, also nicht mal Hochzeitsgeschenke oder sowas. Ich muss mal hier aus der Entfernung reden, weil ich muss gerade nachschenken. Also noch schlimmer, ich hab noch nicht mal das. Ja, aber noch schlimmer, ich hab nichts gefunden von den Sachen, die wir umgesetzt hätten, die da auch drin standen. Ja, aber also zum Beispiel keiner sagt was zu Polterabend, sagt da keine Antwort zu. Das stimmt. Das ist auch eine ganz gute Sache, ist, um mal ein bisschen. Also überhaupt über mehr als einen Tag feiern, genau, sozusagen, man, ne? Muss ja auch man muss aber sich vor Augen führen, dass die Hochzeitsgesellschaft sind und manche Leute, die haben das noch nie vorher gesehen. Es kommen vielleicht auch nur Leute, also einzelne Leute, die nur das Paar kennen, sonst niemanden, weil es relativ häufig vorkommt. Ja, was sollen die Leute machen, ne? Genau, man muss diese Gesellschaft irgendwie zusammenfinden und die Leute nur sitzen und denken, okay, ich kenne keine Sau, was soll ich denn für Spaß haben? Ich bin in einem Ort, mit dem ich nichts verbinde, von dem ich nichts kenne. Und ich kenne vielleicht zum 15. Mal nur einen der beiden Braut, also aus dem Brautpaar nur einen der beiden und die haben die Ehe, das ist halt für mich, was soll ich denn jetzt machen? Und ich denke mal, in meine Klasse und so einen Polterabend kommen jetzt auch nicht alle aus Düsseldorf. Nö, ist doch nicht nötig. Ist doch nicht nötig, aber es ist schon so ein bisschen, vor allem auch. Also wir erwarten das jetzt auch nicht und für einige ist es auch einfach blöd. Wenn die selber arbeiten noch am Mittwoch, ja, haben die einen Arbeitstag hinter und sollen dann nochmal 2 Stunden lang klümpeln. Nee, das ist schon alles absolut nachvollziehbar. Man muss schon irgendwie daran denken, also zunächst die Leute zwar ein, aber die müssen auch irgendwie Bock haben hinzugehen. Und meistens geht man zur Hochzeit, wo man hofft, jemanden hier zu treffen, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Oder, ne? Info in der Gesellschaft zu sein, die man auch ganz gerne mit sich hat. Ach, das ist eigentlich nicht, ich schnall's immer noch, aber nö. Also ich kann mich durchaus damit anfreunden, zu sagen, ich kenne jetzt niemanden hier. Das war ja auf der Krim auch so. Ich kannte die Leute ja nicht und ich konnte mich kaum mit denen also mittlerweile habe ich ja sowas von ein perfektes Russisch drauf. Ich bin ja selber begeistert. Also da muss man sich ja mit Englisch behelfen und ich war da überhaupt nicht befremdet oder. Also ich wollte wissen, wie die Party abgeht, wie es so läuft und keine Ahnung was. Dann dachte ich, okay, die trinken, dann trinke ich mit. Mir war durchaus von Anfang an bewusst, es wird ein sehr anstrengender Tag für dich werden oder Abend für dich werden, es wird kein Mensch mehr wieder reden, außer Hafen. Weil es ist halt nicht so. Leute, vor allem die Nachbarschaft, also die Gäste, die sie auch vor Ort hatten, die sind Frauen sowieso nicht offen für andere, die sie halt nicht kennen. Die haben nur ihre eigenen Themen. Kinder. Also es gab ein Element, da reagiert Tatjana immer, schön, dass ich jetzt in dritter Person über dich rede, ne? Aber da reagierst du halt immer vorhersehbar ablehnend und das war, ich hatte mit meinem Onkel gesprochen und in die Materie von wegen, also da gibt es also eine Schwierigkeit in der Familie, Stress gegeben und keine Ahnung was und ich hatte ein bisschen was mitbekommen und also es geht um seine Scheidung und ich hatte ein bisschen was mitbekommen und sowas und er hat halt seine Sicht da ein bisschen dargestellt und er war halt auch nicht immer optimal charakterlich unterwegs, sagen wir es mal so. Beziehung, in Beziehung auf andere Menschen. Aber Menschen machen halt Fehler. Das soll jetzt nicht die Entschuldigung sein, aber es soll jetzt so ungefähr die so und das die Richtung angeben. Aber das hatte ich halt und das war und Tatjana stand daneben und ich dachte, das ist natürlich für Tatjana gerade völlig uninteressant, völlig lahm und sie muss sozusagen, also man ist auf ein Pärchen, also man ist auf als Pärchen jetzt auf einer Party und sie muss das jetzt ertragen, dass ich das jetzt gerade so durchziehe und sowas. Also das gibt's schon mal und sowas. Tatjana daneben steht bei mir und sagt von wegen, oh Gott, jetzt macht er das schon wieder. Und das ist, ich finde es aber andersrum auch blöd, wenn Pärchen auf Partys immer nur als auf das Pärchen gehen. Nicht. Also das stimmt gar nicht. Nein, ich weiß nicht, bei dem Abend habe ich mich sehr viel mit anderen Leuten versucht zu unterhalten. Ich war sehr viel. Ja, natürlich, das gab's auch. Das gab's auch. Ich wollte nicht sagen, dass das der einzige Situation der Art gewesen ist. Ich habe alles gegeben, um dir den Abend so angenehm wie möglich zu gestalten und nicht die ganze Zeit neben zu stehen zu sagen, boah, mir ist voll langweilig. Was ich nämlich immer tue. Ich wollte nicht sagen, dass das die einzige Situation gewesen ist, aber ich dachte, das ist so eine Situation. Jetzt nimmst du sie sozusagen in die Haftung und das musst du jetzt, weil du daneben gestanden hast und musst das so wut. Und was das andere angeht, natürlich dieses Ding, die war, glaube ich, körperlich einfach kälter als mir. Das habe ich natürlich auch wahrgenommen von wegen. Die ist jetzt gerade irgendwie so ziemlich arschkalt eigentlich. Da war ein DJ, der jetzt nicht so für Party gesorgt hat. Also man hätte jetzt nicht so abtanzen können, sodass ja, ich hätte hab angeboten, Musik zu machen, was für dich nicht wirklich geiler gewesen wäre, aber außer vielleicht musiktechnisch und sowas und so weiter und so fort. Also mir war schon klar, die Party ist jetzt nicht so geil. Und das ist eigentlich, sie haben doch gesagt, sie hätten noch bis 6 Uhr gesoffen und sowas. Das war an dem Punkt, an dem wir die Party verlassen haben, aber nicht absehbar. Es war nicht absehbar, dass das hier wirklich noch eine nette Party, und wir wissen eigentlich auch nicht, ob das eine geile Party gewesen wird. Also es gibt schon ganz nett, also da passieren manchmal schon nette Partys, dass du bis 3, 4, 5 da sitzen kannst und sowas, wofür ich ja auch manchmal Ärger kriege von dir. Also ich meine, das passiert gerade nicht so oft, aber so, und das kenne ich halt und sowas, und das ist eigentlich ganz nett, und wenn man wird und sich die Zeit dafür nimmt, dann kann das ganz nett sein. An dem Punkt habe ich dann aber auch gesagt, also das hat dann jetzt schon ein paar Stunden hier ausgeharrt und also offensichtlich haben die anderen Leute... Ich habe wirklich versucht mit anderen zu unterhalten. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe mich mit anderen Leuten unterhalten. Also ich habe mich wirklich mit der Freundin von Mario unterhalten. Ich habe mich da auch schwer getan. Also ich habe mich da längere Zeit mit der Freundin von Mario unterhalten. Ja. Mit Miral. Ja. Genau, dann habe ich mich mal mit dem Nachbar, der die thailändische, nee Quatsch, die vietnamesische Frau hat, ja, unterhalten. Tanzen war nicht, war gar nicht. Er wollte da auch einfach nicht tanzen. Und dann, als der anfing, ganz böse Augenkreis da voll abzudrehen und irgendwie rumzubogen, habe ich gedacht, okay, jetzt hast du einfach nicht, wenn ich keinen Bock mehr drauf. Ja, auch wenn, also ich schnall's immer noch, also schnall's nicht. Jens hat hinterher gemeint, das wäre noch richtig geil gewesen und puh, weiß ich nicht. Also, ich finde es gut, dass er seine eigene Party toll gefunden hat. Ich finde es immer wieder wichtig, dass man. Ja, aber er fand auch ein bisschen merkwürdig, dass wir früh abgehauen sind. Nee, das hat, nee, aber er hat ja hinterher, deswegen hat er es ja hinterher nochmal erzählt, von wegen, also, aber wo ist noch gut geworden? Ja. Ich frage, wie ähnlich die Hochzeit von er und er als sie. Das finde ich überhaupt nicht ähnlich. Ja, die stand ja abends daneben und hat gesagt, oh mein Gott, ich könnte jetzt nur noch heulen. Ja, aber das war ja, noch... Das ist schön, das ist super. Na gut, die biegt sich manchmal die Sachen auch ganz, ganz, ganz zurecht. Aber das war natürlich eine kostengünstig geplante Hochzeit. Das ist ja, natürlich kostet das ein bisschen Geld. Die haben ja natürlich sozusagen auch die Unterkünfte von einigen Hochzeitsgästen quasi bezahlt. Und ich weiß nicht, was sie bezahlt haben, aber normalerweise zahlst du ja. Also ich fand, ein bisschen was dafür. Aber ich meine, die haben ja jetzt pauschal, glaube ich, so das gemietet fand, und dann. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Die haben nämlich damals in Winterberg geheiratet und haben alle in Winterberg übernachtet. Und das war meine zweite Idee, wie wir das auch machen können. Aber leider Gottes sind jetzt viele Leute auf diese Idee gekommen, auf den Jugendherbergen zu heiraten. Deswegen sind die Jugendherbergen so schweineteuer geworden, was Hochzeiten betrifft. Also es ist ein, weiß ich, nö. Das hätten wir machen können. Also okay, hätten wir ein Skepsum bestellen müssen, hätten wir alles wieder machen müssen. Also ich finde es jetzt nicht so attraktiv bei den Möglichkeiten, die wir haben, im Garten meiner Eltern jetzt was zu machen. Dann hast du eine gewisse Natürlichkeit, ein bisschen auf dem Lande und keine Ahnung was. Und da, das hast du in der Jugendherberge teilweise halt auch. Und das finde ich als Entspannungsmöglichkeit in Jugendherbergen, finde ich das toll. Du kommst raus und es ist viel Platz, viel Wald, viel Wiese und so. Kenne ich ja und sowas. Also da hätten wir auch hinkommen können, aber ich fand es nicht so attraktiv, weil du gedacht, du musst dich auf Catering verlassen und sowas. Du hast halt polterabendstechnisch zu Hause durchaus Wald, Wiese, irgendwas. Und dieses Gefühl hast du dann und sowas und du musst dann. Das ist die gefährliche Veranstaltung, das ist wirklich eine gefährliche Veranstaltung, das ist nicht einfach eine Party. Ja, und der Raum, den jetzt die da haben, ist auch ganz typisch. Also ein Frühstücksraum, keine Ahnung was, irgendwie Versammlungsraum. Es ist nicht so feierlich oder was. Oder ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt nicht dekorativ so mega unterwegs, dass ich sagen könnte, also dann machst du dies und das und den nächsten und hast einen geilen Raum. Das sieht schon nach einer Studentenhochzeit aus, so nach dem Motto. Das hättest du machen können, aber wenn man was anderes... Nee, wollte man ja auch. Wollte ich jetzt auch nicht. Soll schon, also vor zwei Minuten noch, aber... Ja, also das habe ich mir auch nachher überlegt, ist, man hätte sehr, sehr viel, also für die Deko hätte man sehr viel selber machen müssen und was machst, das ist die Gedanke ist, was machst du mit zum Schluss, wenn die Party vorbei ist, was machst du, wenn die ganzen ist? Ja, wegschmeißen, keine Ahnung. Aber du hättest die Leute halt vor Ort gehabt und sowas, die hätten sich darauf ein... Aber wir haben jetzt nicht unbedingt der denn... Ich glaube, wir haben nicht unbedingt einen Bekanntenkreis, der jetzt auf sowas jetzt unbedingt steil geht, zu sagen, also wir bringen jetzt zwei, drei Tage miteinander. Ist auch eine nette Idee, aber... Und ansonsten ist bei Jugendherbergen eigentlich das Problem, dass du einen Jugendherbergsausweis eigentlich brauchst. Du kannst ja kaufen, aber... Mhm. Ja, mit Unterkunft ist auch Wumpe. Kostet, glaube ich, so 27 Euro. Also wir haben... Achso, das war der Grund, wir haben ja nach Unterkünften gesucht im Tecklenburger Land und sowas. Und da gibt es in Tecklenburg eine Jugendherberge. Und da bist du aber bei 27 Euro für den Jugendherbergsausweis und 27 Euro für, stimmt gar nicht, ist immer noch billiger. Nee, ist nicht billiger. Da bist du bei 54 Euro für eine Übernachtung, die du zu zahlen hast und sowas. Und da bist du beim Doppelzimmer für 82 Euro halt billiger. Deswegen ist die Jugendherberge in Tecklenburg bei uns nicht empfohlen worden. Wir erzählen das mal in der Vergangenheit. Weil es im Grunde teurer gewesen ist als ein normales Hotel. Da kannst du auch Einzelzimmer haben, aber die sind noch ein Schlag teurer. Genau, Einzelzimmer sind in Tecklenburg genauso teuer wie Hotel. Ja, aber du brauchst einen Ausweis dafür, also für eine einzige Übernachtung. Ich weiß gar nicht, Jens hat, glaube ich, also Jens E. aus I hat, glaube ich, so etwas. Und da weiß ich gar nicht, dass der dauernd in Jugendherbergen wäre, aber der hat, glaube ich, einen Jugendherbergsausweis. Ja, das war ja auch so ein Thema mit der Fotobox. Ein ganz anderer Mensch hat uns angeboten, die Fotobox selber zu basteln für 300 Euro. Für 350 kannst du die... komplett mieten mit also das wussten wir da noch nicht, das wussten wir da noch nicht. Also wir wussten nicht, dass es Auf- und Abbau ist und Telefonnummer, kannst anrufen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also das ist schon ein netter Service, also will ich, dass du auch, also wir hätten jetzt da jetzt nur die Box gehabt, wir hätten noch ein Pad, das ist so ein kleiner Computer in Scheibenformat. Organisieren müssen, die Kamera organisieren müssen und dann noch den Auslöser kaufen müssen, so nach dem Motto, und dann bist du bei den bloßen Ausgaben halt drüber, kannst eventuell noch die Box verkaufen, geht dir die Kamera kaputt oder das Pad kaputt. Hast du einen blöden Ärger und musst eventuell irgendwem noch das Pad ersetzen und du weißt gar nicht, ob die Technik funktioniert. Die Technik ist ja in dem Sinne nicht erprobt worden. Nee, aber jetzt ganzen Anbieter, die wir gewählt haben, die kennen sich vor Ort auch aus. Die kommen auch aus der Ecke. Ja, die waren schon mal in der Location, die wir jetzt auch feiern. Die kennen das alles, die kennen die Besitzer, die kennen die, den Ort, die wissen, wo die es aufstellen können. Das ist bei denen alles relativ klar. Und das war das Ding, was wir sozusagen, wo wir nochmal ein bisschen Geld rausgehauen haben? Ja, wo wir verhältnismäßig zum Rest ist es eigentlich. Ja, gut. Nicht viel gewesen. Ich glaube, ich werde. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, aber ich glaube, ich werde zum Schluss halt ein bisschen mehr in Kostenausstellung. Also habe ich meinen eigenen Blog, weil ich mich ja regelmäßig über die Kosten, was Hochzeit betrifft, aufrege. Ich habe beschlossen, ich werde. Es gibt auch nirgendwo einen richtigen Ratgeber, wie man. Wo man Kosten bei einer Hochzeit sparen kann. Ich meine, das Einzige, wo du sparen halt kannst, die größten Punkte sind Musik und Location. Das ist etwas, wo man viel Geld für ausgibt. Und da zu sparen ist schwierig bis unmöglich. Und du sagst, dass wir etwas Bestimmtes haben. Ja, du kannst an der Anzahl deiner Gäste halt noch sparen. Ja, aber was ist das denn bitte für eine Veranstaltung dann? Wenn Leute sauer auf dich sind am Ende, dass du die halt nicht eingeladen hast oder die mit Unverständnis reagieren. Also wir haben eigentlich niemanden auf der Liste, wo wir sagen, eigentlich müsste der eingeladen werden, aber er wird nicht eingeladen. Außer bei R&R. Das ist noch ein bisschen. Ja, wir haben jetzt Geld ist bei Einladungen. Also wir machen sehr vieles selber. Wir machen die Einladung machen wir selber. Wir machen die Gästegeschenke selber. Mein Hochzeit wird von meiner Mutter genehmigt. Also sind alles so. Ja, das ist Kleinvieh, aber. Wir haben keinen Fotografen, wir haben jemanden, der kann. Ja, da hast du natürlich. Also wir haben bei solchen Sachen, wo wir gesagt haben, es ist auch nichts, wo ich das Gefühl habe, durch die eigene Leistung wird etwas mit mir, also ist das nicht so gut, ich muss es so ankaufen. Wir geben immerhin das Geld auch aus. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sparen würden, aber ich sag mal, durch das, was wir an Kleinvieh dann teilweise selber machen mal eben und sagen, das ist jetzt nicht so, also wir waren am Anfang auch ein bisschen gegen Gästegeschenke, das war mir gar nicht so, aber jemand wollte es unbedingt und Tatjana hat jetzt eine gewisse Idee, die kostengünstig gemacht werden kann und dann hast du ein Gästegeschenk, kostet jetzt aber auch nicht 3 Euro pro Stück. So, und dann hast du eine gewisse Summe bei den Sachen oder bei den Einladungen, wenn das hochkommt, zusammen mit sowas wie, wir heuern keinen Fotografen an, zack, das geben wir dann für die Band aber auch aus, für die Polterabendband. So, wenn du ein Gästegeschenk hast, zahlst du vielleicht 3 bis 5 Euro pro Stück. Was bei 100 Leuten einiges ausmacht. Da bist du bei 300-500 Euro. Ja, und man sagt von wegen, ist ja nicht viel Geld, ist ja nur 300 Euro. Ja, die 300 Euro gebe ich aber wiederum vielleicht fürs Trinken für meine Gäste aus. Oder für die Fotobox von mir aus. Für etwas, was ich am Abend auch was habe. Weil für ein Gästegeschenk, ganz ehrlich, hat keine Sorge. Es ist ein nettes Gimmick. Ja. Aber am Ende des Abends will ich keiner schon erinnern, ob der irgendwie an Gäste schon bekommen hat oder nicht. Das war ja das Blöde. Ich war auf einer Hochzeit und ich wusste gar nicht, dass es eins gab. Ja. Ich habe keins gesehen. Ich habe bumm und hinterher ist mir gesagt worden, es gab eins. Also, ach. Vor allem, und dann denkst, scheiße, für mich 3 Euro in den Wund gepustet. Vor allem, es waren keine 3 Euro, aber es war eine teure Hochzeit, eine wirklich teure Hochzeit, wo bei den letzten Geschenken finde ich, hätte man es auch sparen können. Das hätte sie komplett sparen können, ja. Das hätte sie komplett sparen können, weil dann sage ich, bevor ich sowas rausgebe, dann sage ich wirklich komplett da drauf. Dann wird es auch keiner vermissen. Also statt, wenn jemand sagt, das ist einfach scheiße. Da haben wir aber auch leicht reden, weil wir sind ja früh angefangen. Also wir sind bislang. Ja, aber manche sind schon irgendwie dann in Zeitdruck und oder irgendwie so ein bisschen in Zeitdruck. Oder wenn nicht, dann haben sie scheiße Entscheidungen gefällt, aber oftmals, wir waren bei keiner Sache wirklich in Zeitdruck. Im Gegenteil, wir haben sozusagen die eine Band noch abgesagt und eine andere dafür bestellt und das war ja auch so eher so. Ja, aber wir waren so schnell einig, ich glaube viele Paare sind nicht schnell einig, was das Ganze betrifft, aber es ist die Frage, wie man ganz finanziert und wie eben die Vorstellungen sind. Wenn man selber keine Ideen hat und nicht, wie ich schon gesagt habe, wenn man nicht bereit ist, was dafür selber zu tun und dann alles fertig gekauft haben möchte, muss man auch bereit sein, dafür Geld auszugeben. Genauso mit dem Kleid. Ich habe das Glück, dass meine Mutter mir mein Kleid näht. Heraus das Kleid. Genau so, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich mir die Hochzeitskleider anschaue, was die kosten, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ein Punkt, der teuer werden kann, Hochzeitskleider. Genau. Hochzeitskleider, ich weiß nicht, was ein Anzug kosten würde. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch Porträten, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich mir das anschaue, was diese Kleider am Ende kosten, und ganz ehrlich, die Braut, sieht aus am Ende wie eine Braut, wie jede andere Braut. Hat aber ihr Outfit so viel ausgegeben, um als die besondere Braut zu erscheinen. Sehr schlimm daran, das ist ja das Fatale. Du gibst wahnsinnig viel Geld für aus, weil du das besonders aussehen möchtest, aber du siehst auch einfach wie jede andere Braut. Ist auch die Frage, für wen? Also als Hochzeitsgast, als männlicher Hochzeitsgast, ich gucke bei den wenigsten so mega drauf, wie geil die Braut jetzt aussieht. Sieht wahrscheinlich weiß aus, aber wie geil das jetzt ist, ob das Hochzeitskleid 300 gekostet hätte oder wenn sie mir jetzt sagen, es hat 3000 gekostet. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja, da war ja auch das und das dran, dann war das ja auch teuer. Oder wenn mir sagen würde, das war von dem und dem Designer, würde ich sagen, und wenn es der Verkäufer im Edeka nebenan gewesen wäre, also dem hätte ich auch den Namen zugetraut. Also ich als männlicher Hochzeitsgast kann das kaum auseinanderhalten, ja, oder wertschätzen. Leute, die halt jetzt nie so viel Geld haben und trotzdem ein schönes Kleid haben wollen, finde ich es schade, dass die gezwungen, aber denen suggeriert wird, du musst so viel Geld für deine Hochzeit ausgeben, was vielleicht ein Drittel deines ganzen Budgets ausmacht, um einfach nur schön für den Tag auszusehen. Also ich finde es irgendwie schade. Es muss eine andere Alternative geben. Ja, manche Leute, ich weiß ja nicht warum und sowas, aber geben dem Willen also leicht nach. Also wir haben bei den Hochzeitsmagazinen, fand ich ja ganz schlimm, dass eigentlich da die Männer sehr weicheierhaft eigentlich dargestellt werden und keine Ahnung was und irgendwie als Accessoire in diesen Magazinen so ein bisschen vorkommen. Also irgendwie eine gewisse männliche Sicht kommt da überhaupt nicht drin vor. Ich meine, okay, der Markt hat sich halt so entwickelt, ne? Diese Hochzeitsmagazine sind für Frauen und müssen die ansprechen und sind darauf getrimmt, dies und das bei denen zu bewirken und dass die Frauen das dann umsetzen und dann kriegen sie halt die Magazine Werbung von denen. So, und es wird bei den Frauen nicht darauf hingewiesen, passen Sie bitte auf, dass Ihr Mann auch passend zur Geltung kommt. Das ist eigentlich, wenn der auch einigermaßen hübsch ist und am Rande steht, ist super. Teilweise merkt man ja, es ist ein bisschen diskriminierend eigentlich. Also irgendwelche Fotos dazu sehen, wo halt ein Mann sich mit 4 Frauen da schmückt, denkst du, ist das jetzt ein Porno-Hinweis oder weiß der Geier was? Also er ist begehrenswert oder er ist geil und er hätte auch ganz andere haben können als die dicke Trusnelda, die dann eigentlich gerade unterwegs ist und das Heu zu streicheln und sowas. Also da hast du die gleichen Motive und die sind auch, also diese, wir haben ja Bekannte, die eventuell heiraten und wo er dagegen ist, dass sie in Weiß heiratet, weil er sagt, Weiß bedeutet Unschuld und das ist ja jetzt nicht mehr gegeben offensichtlich. Also Weiß heiraten wäre da nicht so geil. Und dann, also es ist immerhin ganz nett zu wissen, dass es da auch manchmal noch eine männliche Hinsicht gibt, aber die sind bei den Hochzeitsmagazinen jetzt nicht so gegeben. Das war mein Ausflug nochmal bei den Hochzeitsmagazinen. Und da merkt man aber auch, dass Männer sich das sozusagen gefallen lassen und sowas und dann bei einer stürmischen Braut dann sagen, okay, das kostet so viel, okay, und sowas. Aber da so, es ist selten der Fall, dass der Mann sagt, das gebe ich dann nicht dafür aus, wenn eine Frau irgendeinen von den teuren Scheiß dann da unbedingt haben will. Kitschig, oder was? Ich war nicht selber dabei, sondern habe nur mitgekriegt, wie die Bräutigame es mit finanziert haben und also in der Planung mit dabei waren. Und ich glaube, die Jungs fanden es gar nicht scheiße. Die fanden es schon ganz cool. Ja, wenn du eine gewisse Organisation hast und ein gewisses rundes Bild, hast du damit natürlich manchmal schon mehr als ein Mann oder ein gewöhnlicher Mann hinkriegen könnte. Ja, ich glaube, dass man nächstes machst du da überhaupt keine Gedanken drüber. Also ich glaube, viele Männer machen sich wirklich überhaupt keine Gedanken, wo sie jetzt sind. Als Bräutigam ist es egal, wie eine Braut aussieht. Ich glaube, bei den meisten das ist denen wirklich egal, wie eine Braut aussieht. Die achten da wirklich gar nicht so richtig drauf. Ich habe jetzt einfach einen Kollegen gehört, der hat auch geheiratet, seine Braut hat ein sehr opulentes Kleid gehabt. Ein wirklich sehr, sehr opulentes, also eine Prinzessin, richtig breit. Der Gang muss jetzt extra breiter gemacht werden, damit die mit dem Kleid durchkommt. Die selber ist eine ästhetische Person. Und er hat mir selber gesagt, da stand in der Kirche seine Braut war schon bei ihm und dem ist zum ersten Mal aufgefallen, wie seine Braut aussieht, als sie nach der Zeremonie mit ihrem Chor gesungen hat. Und der ein bisschen Abstand zu ihr hatte, ein bisschen runtergekommen ist von der ganzen Veranstaltung, also weil sie nicht von dieser Aufregung der Eheschließung und seine Braut zum ersten Mal gesehen hat. Ja, also. Ja, ich gucke da ja auch nicht drauf. Also, weil, wie gesagt, das war ja eben von wegen, also ich könnte jetzt nicht unterscheiden, wie teuer das Kleid jetzt gewesen ist. Ja, ich glaube, das ist ja, den Fehler, den ich mal mache, ich frage mal Carsten, was würdest du denn schön finden an mir, wo er sagt, das ist mir egal. Es ist mir nicht egal, aber du kommst mit irgendwelchen Hochzeitskleidern und die auf, über irgendwelche Mädels drüber gestülpt sind und sowas. Und ich denke, ja, das ist jetzt schon wieder ein weißes Kleid. Genau. Es ist einfach, am Ende ist es einfach ein weißes Kleid. Was irgendwie anders angeordnet ist und naja, Tatjana möchte eine Pause. Ja, wenn ich auf Pause drücke, dann geht's auch weiter. Wir, glaube ich, waren gerade bei den Hochzeitskleidern, die Kerle nicht so zu würdigen wissen. Beziehungsweise, dass sie irgendwie gleich weiß aussehen. Ich weiß jetzt auch, warum sollte ich jetzt bei einer Braut, auf die ich keine Avancen schiebe, genau auf das Kleid gucken? Ich finde es auch total komisch, wenn das heißt, Brautkleider sind nie bequem. Ich muss aber den ganzen Abend warten, dann ist es doch die teuerste Party, die ich mache. Warum soll ich denn diese Party mit mir? Das ist auch ein Spruch von dem Hochzeits-DJ, den wir da gelesen haben, den ich da gelesen habe. Und was passen da auf? Das wird wahrscheinlich die teuerste Hochzeit-Party, die sie mal schmeißen. Also da können sie nur wirklich sagen, was abgehen soll und was nicht. Ich finde bei Hochzeitskleidern eigentlich auch immer schwierig, wenn die andere Leute davon abhalten, mit dir zu tanzen. Weil du so toll aussiehst oder so fein, dass die Leute sagen, Abstand wahren ist, glaube ich, gerade sicher. Da mach. Das war ja überhaupt nicht über dich, aber du nimmst ja alles irgendwie so als Interpretation über dich. Nein, aber ich glaube, das Problem ist bei dem. Das erste Problem, was ich als Braut sehe, dass wenn ich ein Kleid trage, dass ich nicht lange körperlich aushalte zu tragen. Ich gebe so, also wahrscheinlich, dass bei den meisten ist das teuerste Kleiderstück, was die in ihrem Kleiderschrank haben. Ja. Und dann habe ich das 2 Stunden an und habe das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, ich kann es nicht mehr tragen, es ist unbequem, ich quäle mich damit nur. Und da habe ich den Eindruck auch, okay, also viele ziehen sich dann auch um während der Hochzeitsparty. Aber was habe ich denn davon, wenn ich dieses Kleid, dieses extrem teure Kleidungsstück, was ich bei mir habe, dann nur 2 Stunden höchstens anhatte und das war's das. Und war's das auch. Da hat auch keinen Grund, das nochmal anzuziehen oder so. Warum auch? Ja, ich meine. Ich bin dafür, dass wir unsere Kinder in Hochzeit feiern. Der war ja schon, also. Genau. Und jeder darf sein Kleid anziehen. Jeder darf nochmal sein Kleid anziehen. Jeder darf nochmal sein Kleid kommen. Und die Kerle, ist egal. Wir laden Leute ein, in ihrem Hochzeitskleid zu einer Party von uns zu kommen. Ja. Wenn ihr Bock habt, nochmal ein Hochzeitsoutfit zu tragen, könnt ihr es gerne anziehen und die noch reinpassen. Wenn es das noch gibt. Das auch noch. Das 150-Euro-Ding von deiner Schwester gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Weiß man nicht. Ja, einen großen Kleiderschrank, vielleicht gibt es das noch. Ich glaube, ich würde meine Kleid nicht abgeben. Ich weiß es nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, ich würde mein Kleid nicht noch was zurückgeben. Ist die Frage, was es kostet, ne? Aber ich meine, wenn es teuer ist, dann hast du offensichtlich die Kohle gehabt, dass der Wiederverkaufswert jetzt dir keine Rolle gespielt, also es spielt keine Rolle für dich. Wenn es nicht so teuer gewesen ist, kriegst du auch nicht viel dafür. Ja, hast du auch der Idee gehört, oder? Mit einer Hochzeitskleid drin. Willst du ein Kleid vererben oder weitergeben? Ich weiß es nicht. Also funktioniert das überhaupt? Ich würde es meiner Tochter, mein liebes Kind, du musst es nicht tragen. wenn es unbedingt tragen möchte, kann es gerne machen. Aber ist auch schwer zu sagen, ob die Mode dann noch derart ist. Ach, wenn ich es unbedingt umnähe, also wenn ich es haben möchte und für sich selber umnähen will lassen, will, soll ich es gerne machen, aber auch kein Problem. Bitte tust es. Aber nee, ich glaube, ich würde es nicht bei der Tochter, also bei der Tochter, ich würde es nicht unbedingt darauf zwingen, das anziehen zu müssen. Was ich ganz schade fand, war das Kleid aus meiner Tante hat meine Mutter genäht damals. Und ich weiß, ich fand es eigentlich ganz hübsch. Es war ein ganz, also zeitlich sehr passendes Kleid. Also ein 80er, so ein typisches 80er-Jahr. Haben wir da oben auch stehen, oder? Ja, das ist gut. Okay. Und das Kleid ist irgendwann mal einfach verschollen. Das war einfach nur weg. Ich habe meine Mutter nochmal gefragt, ja, ist es noch, gibt es noch irgendwo? Und sie, nee, das ist einfach verschwunden. Weil das war ja so, mein Tante wollte heiraten, es wurde alles innerhalb von 2 Monaten oder sowas, musste die ganze Hochzeit planen und die hatte überhaupt keinen Plan gehabt mit dem Kleid und so weiter und so fort. Und dann kam meine Mutter aus dem Urlaub und gesagt, komm, ich mache für dich das Kleid. Hatte das Kleid genäht, spontan von sich aus. Wo ich gerade das Bild sehe, daneben ist ja unser anderes Bild. Und ich habe, wo habe ich denn eben das zweite Bild davon gesehen? Weil da oben steht das Bild, wo ich mich nach vorne beuge und ich habe gerade irgendwie das Bild gesehen, wo ich mich nach hinten beuge eigentlich. Das ist ein Bild, einmal nach vorne, einmal nach vorne. Also das sind 2 Bilder eigentlich, ne? Ich sehe gerade nur das eins, wo... Aber etwas höher steht das zweite Bild, wo wir mit einem Mann nach... Ah, stimmt. Okay, das hatte ich dann eben im Blick. Wo ich gerade merke und sowas, ist eigentlich ganz einfach. Das ist eigentlich so eines der erfolgreichsten Bilder sozusagen dieser Hochzeit, was aber relativ einfach gewesen ist, weil man sehr leicht eigentlich einen gewissen Bruch, eine Lustigkeit... Also mit sehr wenig dann irgendwie so die ganze Szenerie brechen konnte und sowas. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Bild da, was ich da gerade aussehe, ganz lustig geworden. Das ist auch das Foto. Lustigerweise sind das die beiden Fotos, die das Brautpaar auch bei sich stehen hat. Haben sie? Mhm. Wobei sie haben ja auch noch irgendwie so die Händchen mit, Patschehändchen, ja, mit den Ringen und sowas, auch, ne? Also dieses Shooting, was sie ja hatten. Haben sie auch, aber das sind die 2 Fotos, weil sie von dem nach der Trauung von den Bildern noch behalten haben. Gab es da keine Fotos von seiner Seite? Mit der Family von seiner Seite? Ja. Wobei, ich meine, wir haben ja einfach, weil wir kaum was wegräumen und jetzt so irgendwelche Sachen dann da irgendwie da oben stehen. Andererseits finde ich es auch, ich meine, es ist jetzt auch nicht unsere Hochzeit, die da oben steht. Andererseits finde ich es auch, wenn du irgendwo hinkommst und sowas und sie haben noch die Hochzeitsfotos von vor 3 Jahren da rumstehen, finde ich es auch ein bisschen komisch. Finde ich so, oh, ewig. Ja, gut. Andererseits, habe ich mich ja eben schon von wegen, ich hänge meine Poster nicht ab und wenn andere Leute halt ihre Hochzeitsfotos nicht abhängen, ist das ja ähnlich passend, aber. Hat schon was Altertümliches dann. Also was ein bisschen... Glaubst du, wir haben keine besseren Fotos? Wobei, wir haben ja auch diese Fotos, die sonst bei deiner Familie überall stehen, gar nicht hier hängen. Ja, Simon Sinatra? Sinatra? Die wir gemacht haben, ja. Emma mit den Schuhen auch nicht, aber Emma mit Schokoladeneis. Das ist ein Foto von deiner Schwester, ne? Ja, der hat sich Schokoladenkuchen gemacht oder so. Ja, haben wir das Hochzeitsthema denn schon durch? Es reicht auch so langsam, glaube ich, ne? Vielleicht müssen wir uns auch da anhalten bei den nächsten Podcasts jetzt das Hochzeitsthema, vielleicht ein bisschen außer. Och, geht doch. Hochzeitsthema ist bei uns ja sowieso nicht mehr so extrem präsent. Weil klar, wir machen viel, aber wir haben schon so viel darüber gesprochen, so viel dafür gemacht auch jetzt. Also ich finde es ja im Grunde deswegen, also beredenswert, weil ich es ein interessantes Thema finde. Also ich möchte jetzt nicht darüber reden, weil es meins ist. Sondern einfach, weil es ein Thema ist, was einen gerade so ein bisschen umhertreibt und sowas. Und deswegen finde ich es nicht schlecht, darüber zu reden. Wenn jemand sagt, und denkt, um Gottes Willen, also ich habe das nicht gemerkt, so, dass jemand das wirklich gesagt hätte, dass man gesagt hätte, um Gottes Willen, weil ich das auch eigentlich so im Vergleich stelle mit anderen Hochzeiten, die man auch so mitbekommen hat und so weiter und so fort. Und aber auf einem realistischen Niveau, auf einem passenden Niveau, nicht von wegen, das ist so geil, meine Freundin hat ein Hochzeitskleid, das ist so geil, so komme ich ja nie irgendwo an. Und deswegen denke ich eigentlich, es ist noch ein normales Gespräch. Ja, absolut. Wenn die wüssten. Ja, ich glaube, das Motto bei der Hochzeit, das habe ich vergessen, ist immer, der sollte eigentlich immer sein, bevor ich es billig und komisch mache, mache ich es lieber gar nicht. Du brauchst eine gewisse Erfahrung dafür und das haben heute so viele Leute irgendwie nicht im Schmeißen überhaupt einer Party. Ich meine, da kenne ich zwar ein paar Leute, die auch Erfahrung haben im Partyschmeißen, sind dann bei einer Hochzeit aber auch wieder ein bisschen komisch. Tatjana ist podcastmüde. Und es passt dann irgendwie so nicht so, aber weil man sich da einfach nicht so ganz so viele Gedanken macht, die man dann auch so ein bisschen dann verwurstelt. Ich meine, wir waren aber auch relativ, haben uns sehr geschmackssicher gegeben. Ne? Also wir haben es vorher durchgesprochen und gewisse Sachen waren dann einfach nicht auf dem Tableau. Was denn? Ja, irgendwie eine Getränke-Flatrate oder was haben wir uns nie gewünscht. Ich glaube, viele machen das weil die Kosten planen wollen. Hatte ich vorher gesehen auch in Imbüren, aber ich dachte, ich war jetzt nicht so der auf, ich dachte von denen, gut, wenn sie einzeln abrechnen, dann rechnen sie halt einzeln ab. Angst davor, zu sagen, okay, oh Gott, du musst 2000 Euro mehr zahlen, jetzt für die Getränke echt viel größer als andere. Deswegen nehmen das auch viele in Kauf. Wobei das jetzt noch so vielleicht nur eine paar bestimmte Anzahl von Stunden gilt, ist mir jetzt auch neu. Gut. Da kann man in der Liegestelle abgezockt werden. Augen auf bei der Wahl der Location, weil wir sehr schnell abgezockt. Ja, also da können wir durchaus verwarnen, tun das auch gerne, fallen aber dann auch wieder negativ auf, weil gemeint wird, man würde irgendwas negativ, aber will man ja eigentlich gar nicht. Also man möchte die Leute nicht reinreden, man möchte einen guten Tipp geben und das wollen schon viele Leute irgendwie so nicht, weil die den perfekten Plan ihrer Hochzeit haben und dann darf da keiner anderer was zu sagen. Ja. Also dieses Perfekt, also man muss sich wirklich mit dem Gedanken verabschieden, es soll perfekt sein. Also es wird alles nicht perfekt, es wird gar nichts perfekt. Mich interessiert das, die Rede vom Perfekten auch nicht. Ich kann 2 Jahre vorher das ganze planen und am Ende ist das Wetter scheiße und der ganze Tag ist im Arsch. Fertig. Ich bin einfach darauf ausgerichtet, dass man sehr viele Sachen einfach nicht berechnen kann. Und ich finde immer, wenn man so manchmal. Also ich finde. Ich bin so versteift, bin auf einen bestimmten Ablauf in meinem Tag oder bestimmte Ereignisse an diesem einen Tag, dann bin ich wirklich unflexibel. Wenn irgendwas passiert, was diesen Plan durchkreuzt, dann ist alles für ihn. Dann ist meine ganze Planung, meine ganzen Kosten, alles, was ich in diesen einen Tag investiert habe, emotional und materiell, alles für den Arsch. Da bin ich wieder bei meinem Lebensthema und zwar die Schönheit des Zufalls. Also ich finde, dass gewisse Sachen offen zu lassen, bereitet die Chance, dass da sehr schöne Sachen draus entstehen. Also bei Christian Steifen, den wir im Garten hatten, am Anfang dachte ich so, ich weiß gar nicht, man war vielleicht irgendwie auch drin im Konzert oder keine Ahnung, was betrunken. Ich weiß nicht, ob ich was getrunken habe eigentlich. Beim Konzert? Weiß ich nicht mehr. Am Anfang dachte ich so, jetzt muss ich aber einheizen und die Leute so zeigen, so tanzen, abgeht und irgendwann war es mir scheißegal, komplett scheißegal. Und jetzt haben wir das, jetzt ist das so und jetzt feierst du das mal ab, so und so. Und deswegen, genauso bei der Hochzeit, ob jetzt die Gäste das total, die Musik jetzt total abfeiern werden, kann ich noch gar nicht sagen. Aber ich kann sagen, ich lasse jetzt diese Gäste mal auf diese Band treffen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, es ist für mich bis jetzt. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, so, da kommt der Walzer hin, da kommt das nächste hin und die Gäste haben das, dann ist es ihre Pflicht, das dann passend abzufeiern und so soll der Abend dann gelingen. Nein, ich sage, es ist, die machen jetzt irgendwie das und die Gäste, die besaufen sich jetzt endlich oder sie feiern es ab und tanzen sich ein und sowas und sowas. Und das würde ich dem Zufall überlassen, also der Initiative der Gäste, der Leute und so weiter und so fort. Wie sie das aufnehmen, wie sie das umsetzen und so weiter und so fort. Und jetzt überstrapaziere ich gerade und so weiter und so fort. Aber ich brauche da jetzt nicht das Perfekte in dem Sinne, dass ich das alles durchplane und keinen Raum mehr gebe für das Zufällige. Und wobei halt die Leute, die wir so kennen und die Rauchzeitplan ja eben das nicht auf dem Schirm haben, was dann in der Länge, in der zeitlichen Länge dann wirklich abgehen soll. Dann ist teilweise irgendwie so das Essen relativ früh zu Ende und es soll frühzeitig angefangen werden, eine Party zu machen, wo ich denke, das erklären die dann mal frühzeitig, dass sie sehr früh anfangen sollen mit der Party und nicht so, wie sie normalerweise eine Party machen, das alles handhaben sollen. Das wird schwierig. Also dann will ich die Konzeption über die Interessen der Leute, die anwesend sind, zu setzen. Man darf nicht unbedingt, klar, man kann seine eigenen Interessen durchsetzen, was man selber schön findet, aber man sollte nicht zu sehr das Zielbuch betreiben, weil ich glaube, es irritiert sehr stark die Menschen. Und diese Irritation, die wirkt sich auch die Stimmung aus. Deswegen ist ein gewisser Rahmen, was eine Hochzeit betrifft, sollte schon irgendwo einheitlich sein. Dass Leute merken, okay, das ist immer noch eine Hochzeit. Das ist immer noch eine Hochzeit. Also es ist eine feierliche Veranstaltung. Und ich glaube, das ist die Erwartungshaltung, die sehr viele haben, die zu einer Hochzeit kommen. Deswegen wäre, klar, eine Braut muss halt eine Braut sein und als eine solche zu erkennen sein. Und es muss eine gewisse Feierlichkeit da sein. Es muss ein gewisser Schick muss schon da sein. Nicht übertrieben, man muss das nicht völlig überreizen, aber so ein bisschen muss es sich schon von normalen, gewöhnlichen Partys unterscheiden, weil sonst, glaube ich, ist die Enttäuschung am Ende sehr schnell und sehr groß, dass es nicht so dieser Erwartung entspricht, die man als Hochzeitsgast dann hat. Hatten wir auch schon mal auf einer Hochzeit, wo wir gedacht haben, was ist denn jetzt? Wo wir als Hochzeitsgäste eingeladen waren, auch wenn wir uns auch irgendwo rausgeputzt haben, ist irgendwie dann, was ist passiert? Ja, aber wenn das, ich kann mich durchaus auch einlassen auf bestimmte Hochzeiten und sowas. Also das alleine war dann aber auch in dem Fall nicht dasjenige, was das Ganze gesprengt hat oder was gesagt hat, wir sind ja früher weggegangen. Aber das war nicht das, was einen abgeholt hat, wo es einen trotzdem das Gefühl gibt, oh, es ist trotzdem cool. Ja, eben. Ja, eben. Aber die Musik war auch so, dass man, wäre es eine geile Party hinterher gewesen, wäre da total. Hättest du das andere nur als Beiwerk abgehakt. Ja, ja. Ja, eben, das meine ich ja. Aber die Party gab es ja auch nicht. Ja. Also wir haben zwar ein bisschen Party gemacht, aber irgendwie war irgendwann die Luft raus. Weil du halt keinen roten Faden hattest, der jetzt irgendwie so das Ganze dann ein bisschen weiterführt. Also ein bisschen eine gewisse leichte Führung dann, was so Party angeht, brauchst du schon. Du musst nicht damit planen, dass alle Leute auf die Party einsteigen. Manche Leute stehen da nur an der Theke oder was da geil ist. Ist so okay. Wenn das für die Party ist und wenn ihr keinen Bock habt zu tanzen, alles gut. Also ich war ja bei Axel zum Beispiel und der meinte, beim Umzug und der meinte irgendwas über Ostwestfalen. Ich weiß nicht, wo er Ostwestfalen kann, oder? Aber er meinte, Ostwestfalen, die können trinken. Also ich meine, das musst du sozusagen eigentlich auch bei der Hochzeit möglich machen, dass die Leute sich auch mal kennenlernen. Ja. Wenn das alles so durchstrukturiert ist, dass jeder irgendwie so kaum aus seinem vorgefestigten Rolle da raus kann, ist das für die Leute auch nicht geil. Also kannst natürlich sozusagen noch bei der oder wir müssen das an Jens. Jens wird ja also irgendwie im Bus, wir fahren selber mit dem Bus hin, ne? Also in diesem Bus kannst du, glaube ich, auch noch dafür sorgen, dass jetzt nicht irgendwer am Rande stehen bleibt. Und wir haben, glaube ich, auch nicht unbedingt Leute dabei, die jetzt von sich aus unbedingt am Rand stehen wollen. Also wir kennen ja schon auch Leute, das ist jetzt zu weit für dich hergeholt, also wir kennen aber auch Leute, die eigentlich für sich selber bleiben wollen, immer. Sowas haben wir, glaube ich, gar nicht eingeladen und sowas, aber wo wir auch versucht haben, da irgendwie so, aber man merkt, die wollen ja gar nicht mit irgendwelchen anderen Leuten sprechen. Okay, dann das ist auch okay und sowas. Sowas haben wir, glaube ich, aber nicht da und sowas. Man muss noch ein bisschen vermitteln zwischen ein paar Leuten, dass die auch, aber danach ist alles super, glaube ich. Ich bin dafür, dass wir auch so unsere Party plus Location fahren, auch so einen Firmenführer wie Gruppe sorgen, um ein bisschen mit unseren Partygästen zu kommunizieren. Auch wenn Spielchen zu übernehmen. Als Hochzeitspaar auch noch? Oder muss das sonst wer übernehmen? Wir sind aber diejenigen, die am Mikrofon nicht schlecht sind. Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob wir zwei Busse oder einen Bus brauchen, je nachdem. Das wahrscheinlich muss man aufteilen. Einmal gibt es den Brautbus und einmal gibt es den Bräutigambus. Alle Mädels in einen Bus oder was? Der Kerle-Container. Yeah. Unter ihrem Sitz finden Sie das wäre lustig. Das wäre lustig, wenn du im Bus hast. Freunde, packt mal eben unter den Sitz. Prosecco für die Damen. Mit Glas, also mit so einem. Brauchen wir zwei Busse? Ich weiß es nicht, wir müssen ja gucken, wie viele Leute da sind. Ich glaube, ein Bus sind 50 Leute ungefähr. Ja, oder wir machen in einem Bus und dann die Frauen greifen mal eben unter den Sitz und dann die Kerle. Irgendwie so, oder hast du noch. Wir machen für die Fahrgruppe so kleine Care-Pakete. Oh, ja, das ist locker mal eben. Care-Pakete. Pornohefte für die Jungs und. Gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Gibt's noch Pornohefte? Für die Kerle und Prosecco-Dosen für die Damen. Und am Ende kotzen wir alle. Ja, dann nimmst du sofort kurz, dann sind sie schon ordentlich schon noch dabei. Das wird ja für uns dann billiger. Kommt drauf an, was für kurze. Ich kann zum Beispiel den Bus nicht, ich muss zugeben, ich kann den Bus nicht trinken, das ist voll schlecht. Ja, aus jahrelanger Erfahrung. Vielleicht klappt's heute. Ui. Okay, die brauchen es zu Hause, ne? Das war's ja mit dem Kleid. Weißt du, was witzig ist? Ist in einem halben Jahr ist das ganze Jahr vorbei. Nein. Nein, also etwas mehr als ein halbes Jahr. Ja. Ist die Hochzeit vorbei, dann wissen wir genau, wie es passiert ist. Was so ein Tag war. Und dann gucken wir, das mit dem, was wir heute geredet haben. Es ist eigentlich die Frage, wie man die lustigen Geschichten alle noch so versucht einzusammeln. Wir sind jetzt die Einzigen, die so sowas schreiben oder was hinterlassen und überhaupt auch. Wir haben ja noch nicht mal eine Hochzeitsgemeinschaft, die jetzt intensiv auf Facebook unterwegs wäre. Uns. Ja, Ja. gibt es ja auch nicht. Nee, eigentlich sind wir die Einzigen. Ich mache ja auch so kleine Videocasts nebenbei. Die ich noch gar nicht gesehen habe, oder was? Nee. Ah ja. Die werden irgendwann mal das Licht der Welt. Ich sammle die ja fleißig. Ah ja. Und dann werden die Schön, dass du mir das jetzt erzählst, weil es sonst keine Überraschung werden. Oder? Ich habe schon vorher erzählt. Ah ja. Fällt mir hinzu. Da höre ich das erste Mal von. Du wolltest mal irgendwie was eigenständig machen, aber ich höre es erst mal von. Ja, also wie gesagt, also selbst auf Facebook, das ist so ein soziales Netzwerk im Internet. Das sind jetzt ein paar unterwegs, aber selbst bei unseren Comics ist immer so, dieselben sechs Leute liken das immer und Tatjana ist eine davon. Und sehr viele dieser Leute sind halt oder haben mich geblockt oder keine Ahnung was. Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich schreibe ja auf Deutsch. Ich habe ja Bekannte, die eigentlich Englisch maximal verstehen oder Französisch. Die interessiert das ja nicht, was ich auf Deutsch schreibe. Nee, aber ich würde es mir diesen etwas nicht überbewerten. Ich glaube, viele sind das Thema sehr. Ich weiß noch, wie ich reagiert habe, wenn Leute über ihre eigene Hausaufgaben mich ein halbes Jahr lang genervt haben. Über, oder ein Jahr sogar. Ja, in dem Sinne machen wir das ja nicht. Also wir machen ja eigentlich nur gerade diese Comics. Aber wir liken ja jetzt nicht Hochzeitsseiten, sodass das schon bei anderen Leuten ankommt oder wir machen. La Auf der Tat die Seite oder was? Also ich schreibe da ja eigentlich will ich nichts drüber. Ich meine, wir waren ja auch relativ thematisch weit, als wir. so gerade mal das veröffentlicht haben, so nach dem Motto, dass wir heiraten. Also das, was uns dann so aufgeregt hat oder wird ist auch so ein Idiom von mir. Das heißt also, gewisse Aufregung war schon weg und wir hatten es noch gar nicht verkündet, dass wir heiraten. Also das Pressing des eigentlichen Themas war schon weg, zumindest bei mir, als dass ich das jetzt irgendwie so bei Facebook rauspusten musste. Aber auch diese Kosten für Musik, das war jetzt auch nichts inhaltlich, wo ich mich dann auf Facebook auskotzen musste. Und wir hatten ja auch keine Location-Wahl, die sonderlich kompliziert verlaufen wäre, dass man irgendwas liked. Neben uns heiraten jetzt noch andere Paare. Ach was? Der Welt. Ja, tatsächlich auch sogar welche nur mit. Nachmacher. Und da sind jetzt die Hochzeiten auf Köln vielleicht ganz anders. Weil die Hochzeiten sich wahrscheinlich würde auch in Spanien anders sein. Was ja nicht schlimm ist. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon den Leuten einfach damit schon wieder auf den Keks gehen, dass wir einen Comic haben und als unsere Comicfiguren uns trauen. Ne, inzwischen nicht mehr, ne? Die beide nicht, ne? Also all die Tausenden nicht. Also gar nicht mehr. Also auch die Hochzeitsthemen, die ich zum Beispiel in meinem Blog anspreche, was mich aufregt, wird auch niemals von diesen Leuten geliked. Ich glaube, dass sich auch jedes Mal ein bisschen ertappt fühlen. Das weiß ich nicht, aber ich meine, es ist ja nie persönlich, also es ist ja nie so, du bist scheiße gemeint, so ist es ja nie gemeint und sowas, aber man weiß auch nie, ob die Leute wirklich kritikfähig genug sind, das irgendwie aufzunehmen, ohne das jetzt persönlich zu nehmen, das weiß ich aber persönlich. Ich habe übrigens das Getränk gewechselt und jetzt bin ich, ja, ich habe meinen Whisky, das ist Whisky, ne? Whisky leer gemacht, meine Whisky, Dewberry, nein, keine Ahnung, wir haben einen Bensasil, waren wir letztes Jahr, ne? Ja, wir haben vorhin das gekauft. Ja, und den habe ich jetzt endlich mal leer gemacht. Das meiste habe ich, glaube ich, selber getrunken. Gar nichts? Du hast nicht mal probiert? Hast du nicht mal probiert? Nope. Der war auch nicht so geil. Und ich habe den jetzt auch nur durch das Hinzufügen von Coca-Cola Zero, nee, irgendeine Cola Zero, irgendwie das doch mal gekillt bekommen. Also diese Billigmarken sind dann doch irgendwie nur das Zeug, was man in Cola reinschüttet. Und dann kann man sich ja doch noch was anderes gönnen. Aber man möchte so eine Flasche jetzt auch nicht einfach in den Autokurs kippen. Hast du mal einen Wein getrunken? Hm? Du hast aber einen Wein getrunken. Ja, innerhalb eines Jahres, nicht innerhalb eines Abends. Was hatte ich denn? Länger als ein Jahr. Ich hätte dir auch was angeboten. Ist noch was damit zu haben? Das ist so dieses von wegen, boah, Whisky, glaube ich, noch nie getrunken. Was ist das eigentlich? Kostet nicht so viel. Kaufen wir mal. Boah. Toll. Ja. Ja, wir haben Schnalz, aber wir haben jetzt nicht so eine, keine Ahnung was, wir haben jetzt nicht so eine Facebook-Klick-Freundschaft, die jetzt dauernd irgendwas durchklicken würden. Nee, auch was vielleicht. Irgendwas bei uns. Also ich möchte, ich habe eh nicht so viele Freunde, auch nicht so viele Facebook-Freunde. Ich habe manchmal gehadert. Die Freunde, die ich habe, hege ich auch lieber privat zu treffen. Ja, man macht sich ja so Gedanken, oder wolltest du jetzt jeden Scheiß liken und dann kommt es auch bei jedem in eine Timeline oder keine Ahnung was und man hat so von wegen hemmende und sowas Gedanken und dann. Also diese Theorien haben sich ja nie bewahrheitet. Also selbst wenn man mal was Gutes geschrieben hat, kam das jetzt auch nicht besser an. Nee, aber da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken drüber. Wenn ich was schreibe und Leute liken, was nicht liken, ist mir total wurscht. Ist mir echt egal. Ja, das Schlimme ist ja, es ist innerhalb von wenigen Stunden out. Das sowieso. Das finde ich ja blöd eigentlich. Also wenn Leute meine Texte lesen wollen, dann lesen die meine Texte. Oder wenn die meinen Podcast hören wollen, dann hören die meine Podcast. Aber wenn die keinen Bock drauf haben, dann lassen die es auch sein. Ist mir das egal, ob jemand liked oder nicht. Wenn jemand die Message, die dahinter steht, nicht, oder, also Message, ich habe ja keine großartige Message, aber wenn jemand den Text nicht verstanden hat, oder was ich damit meine, das ist kein Problem. Und wenn ich ihm das gut finde, dann hätte ich es auch, habe ich auch kein Problem mit, ob es jemand irgendwie albern, blöd oder übertrieben findet, dass das mir wurscht. Da mache ich mir wirklich null Gedanken drum. Also ich habe. Das Schlimme ist, dass viele wollen halt über das, was sie bei Facebook liken oder kommentieren, ein Bild von sich selber schaffen. Und das ist viel zu, das ist mir persönlich viel zu anstrengend. Ja. Ja, das wäre über einen gewissen Zeitraum, fände ich das total bescheuert. Also gerade deswegen, weil es halt zeitlich, du hast so ein Zeitfenster, wo du echt denkst, ja, du weißt ja gar nicht, ob die Leute überhaupt online sind. Ob die, wann die online sind, wenn die tagsüber arbeiten, ob die abends nochmal auf Facebook gucken oder gar nicht, oder ob die zwischendurch die ganze Zeit auf Facebook gucken, und das ist ja total unberechenbar und sowas. Und dann hast du nur irgendwie so ein gewisses Zeitfenster, wo man die quasi überhaupt erreichen kann. Zack. Und das ist ja eigentlich schon das Argument gegen Facebook. Dann mach doch deinen eigenen Blog und sag von wegen. Ja, du hast ja so ein gewisses Konkurrenz. Also ich persönlich nicht, aber du hast ja ein Ja, andere werden geliked, also mach ich auch mal was, und dann wird es auch geliked. Und dann kann ich von denen geliked werden und was wir bei sie dafür machen. Und wenn ich jetzt mal Freunde habe auf Facebook und davon liken 100 Leute mein Foto, dann ist es immer noch Verhältnis 1:6. Und du weißt aber nicht, ob alle das gelesen haben. Keine Ahnung, was, also man kennt die Logarithmen ja auch nicht, nach denen überhaupt irgendwas angezeigt wird. Will ich die Scheidung von, wie heißen die beiden jetzt? Brad Pitt? Ja, der auch. Brangelina. Nein, die anderen Deutschen. Die Angelina, so. Nein. Ja, die Namen kenne ich gar nicht. Pietro. Ist in so ein Pärchen, das sich gerade scheiden lässt. Habe ich gerade einen Tweet. Habe ich gerade einen Tweet irgendwie so retweetet, wo jemand schreibt, alles weiß ich über die Duse und den Typen. Gelernt habe ich gegen mein Wissen mitbekommen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das sind von Pietro oder keine Ahnung was und keine Ahnung was. Und die waren bei DSDS, also Deutschland sucht den Superstar. Haben beide, glaube ich, nicht gewonnen oder so. Ich glaube, er hat gewonnen. Ich weiß es auch nicht. Ist doch egal. Aber wenn ich selbst, wenn ich die beiden Seiten liken sollte, dann ist doch mein Problem. Ob du die beiden likest? Ja. Dann macht doch so, das ändert doch meine Persönlichkeit nicht die Bohne. Oder ob ich denn jeder Katzenberger-Fotos like oder nicht. Also ich schmeiß schon solche Leute aus meiner Facebook-Timeline raus. Ich meine, da gab es keine, aber... Die, wenn jeder Katzenberger-Fotos like? Ja, da hätte ich... Ja. Zack, weg. Also wenn du glaubst, das müsste man meine Timeline spülen. Zack, weg. Aber gut, das ist auch so ein Verhalten. Das führt wahrscheinlich auch dazu, dass die Leute dich dann rausschmeißen und dann hast du halt irgendwie sowieso nur noch eine kleine Resonanz-Fangemeinde, die überhaupt reagiert. Aber willst du das überhaupt machen? Wenn du 400 Freunde oder weiß ich nicht, wie viele Leute da an Facebook, ich meine, ich habe jetzt keine große Facebook-Fangemeinde, aber wenn du wirklich, weiß ich nicht, 500, 400, 500 Leute in deiner Facebook-Freundesliste hast, wie willst du, ob sie Hörweg behalten, wer gerade was liked oder wer gerade was macht? Und, oh. Ja, das Ding ist, besonders stolz ist man ja sowieso über ein paar wenige Leute, mit denen man überhaupt befreundet ist. Und man sagt, oh, der hat jetzt mal so. Und dann hast du halt die Leute, bei denen ist es dir scheißegal, ob die jetzt liken oder nicht. Ihr könnt eigentlich liken, könnt aber nicht liken. Like mich am Arsch! Like mich, bitte! Ich mache ja keine besonderen Postings für Facebook. Aber bei den Comics, die Comics habe ich auf dem Rechner... Bei den Comics mache ich es doch schon, dass ich die Comics einzeln hochlade. Und eigentlich auch nur für Sina. Sina sich so freut darüber und sagt, ich war schon lange nicht mehr da. Also da mache ich dann nicht so von wegen, dass ich jetzt nur von den Link auf meine Homepage und dann kann man da... Es ist ja schön, dass sich jemand darüber freut. Dass sich jemand so darüber freut. Das ist ja nett, dass der Gedanke ankommt. Das ist ja auch genauso gemeint. Das ist so gut, dass die es immer lernt. Und wenn wir es hinkriegen, machen wir... Das wissen wir jetzt auch nicht, ob wir es geschafft haben. Wahrscheinlich sitzen sie und schade, war eine gute Idee, aber wir haben es nicht. Wir wollten Karin und Tati Comics für als Adventskalender quasi jeden Tag ein neues Comic. Das ist aber mal 24 Comics. Das ist knapp so viel, wie wir bislang überhaupt an Comics rausgehauen haben. Was ich schon viel finde, irgendwo. Ich glaube, wir haben 25 Karin und Tati Comics gerade raus. Und das seit einem halben Jahr. Weiß ich gar nicht. Seit Mai? Haben wir im Mai damit angefangen? April, glaube ich, was? Obwohl, meine, da haben wir die Hochzeitszeit ja schon gemacht. April. Obwohl, April wäre ja auch 04, wir haben es 011. 7 Monate. 7 Monate. Also knapp. 7 Monate schon so lange. 3, ne, Kasen und Tati, also. Bisschen mehr als 3 Comics im Monat. Wir haben das vor der Hochzeit angefangen und dann war es ja das Lustige, dass man mit den Comics die Hochzeit verkünden konnte. Stimmt, das war der Plan eigentlich. Aber wir haben es nicht innerhalb eines Comics veröffentlicht. Nee. Das wäre auch noch lustig geworden. Das wäre auch noch witzig gewesen. Das haben wir aber nicht gemacht und sowas. Wir haben nur einen Comic, wir verkünden oder beschlossen und verkündet. Zack, ja. Und dann das Comicbild. Das hat immerhin ein paar Leute geliked. Ja, natürlich. Man muss die Leute durch zu zwingen. Ja, so ein bisschen. Wir haben jetzt nicht so 120 Likes auf einmal. Nee, das haben wir nicht. Was aber auch, was ich da, in die Ecke schiebe oder auf die Erklärung hinzuweise. Wir haben bei den vielen Leuten, die man so befreundet ist, unheimlich viele Leute dabei, die kaum auf Facebook sind. Mal in der Woche einmal. Und dann mal irgendwas da gucken. Aber zu deren täglichen Rhythmus ist nicht gehört, immer auf Facebook zu gucken, was da gewesen ist. So, und die reichst du dann auch nicht. Zack. Die kannst du markieren so und dann ja. Ja, und dann brauchst du halt deine 800 Likes oder Freunde und keine Ahnung was, um dann auf 100 zu kommen, die dann, oder du hast einen komischen Freundeskreis, dessen Hobbys ist, auf Facebook rumzutoben. Rumzuhuren! Du Ficken! Facebook-Ficker! Also insofern, man nimmt es wahr, man kriegt nicht so viele Klicks, man ist es einem auch relativ egal. Das ist dir nicht egal. Dass du gerade vorhin nicht verfunden hast, dass es dir nicht egal ist. Ich habe nicht erzählt, dass es mir nicht egal ist, aber man kriegt halt nicht so viel. Also als Normalsterblicher. Man konkurriert hier mit Katzenvideos. Das weiß ich nicht. Das ist total, sie hat meinen Tag gerettet. Ja, super. Ja, genau. Und irgendwelche lebenserhaltenden Sprüche. Irgendwelche Durchhalteparolen. Eine Zeit lang war das so, oh, Montag, ja, genau. Freitag, yay. Vizefreitag, heute sagt man auch, letztes Jahr. Endlich Wochenende. Vizefreitag, man hat für den Donnerstag jetzt im letzten Jahr, glaube ich, sehr intensiv gerne Vizefreitag. Der Dienstag ist der Vizefreitag. Ja, ich glaube, mit dem Alter wird die Spanne immer länger. Also nur, dass der Montag ist, ja, kriegt man am Montag so, ist mir egal. Ah ja. Weil ich jetzt am Sonntag gemacht, das Wochenende ab und saufen einfach weiter. So. So kann man den Sonntagnachmittag auch verbringen. Einfach saufen und labern. Wie viel haben wir denn jetzt? 2:18. Das hat. Wenn Sie immer noch dabei sind, liken Sie uns auf Facebook. Liken Sie diesen Beitrag. Ah, Spotti und Tati. Spotti und Tati. Spotti. Wir hätten gleich am Anfang sagen sollen, holen Sie sich was zu trinken. Reden Sie auch mal was. Widersprechen Sie uns in den Gesprächspausen, die wir so lassen. Reden Sie auch mal. Drücken Sie auch mal auf Pause. Dann kriegen Sie auch den Nachmittag rum. Das ist auch blöd, den habe ich gerade gemacht, dann so ins Mikro atmen. Das ist auch nicht schön. Das ist gar nicht schön, als ob man als Hörer das selber abkriegt. Ja. Das ist nicht schön, weil von wegen, ich habe ja gerade Kopfhörer auf. Das ist auch das Lustige, wir hören uns gerade nicht live, sondern nur über das Gerät und Kopfhörer drin. Da so hören wir uns gerade, deswegen hören wir das auch sehr nah, weil eigentlich sind wir ja gerade 10 Meter auseinander und winken uns schön zu. Ja. ist das Hochzeitsthema denn jetzt durch? Wir haben so eine gewisse Kerntheorie und so und sind guten Mutes. Wir sind einfach, also ne, dieses Nicht-Perfekte perfektionieren wir gerade in dem Sinne, dass wir einfach zu jeder Zeit, glaube ich, was die Hochzeit angeht, relativ zufrieden waren mit dem Status Quo. Kannst du mal dein Handy weglegen und meine super Auslegung Würdigung erweisen? Ja. Ja, Moment noch. Warst gerade wieder auf Facebook unterwegs, oder? Ja, ein paar Sachen gleich. Kommentiert sogar. Ich kenne alles. Also wir wollen gar nicht sagen, wir haben den perfekten Plan für eine Hochzeit, aber wir haben den Tipp, die Sachen entspannt anzugehen und einfach aber auch die Sachen zu genießen. Ich weiß gar nicht warum. War ich bei Christian Steffen ja auch nicht. Da war ja auch meine Planung, an dem Tag zimmer ich die Bühne zusammen. So. Habe ich gemacht, mein Vater stand erst daneben. Den habe ich irgendwann reingeschickt oder sowas und dann war gut. Echt? Ich habe den einigermaßen dachte, das hält wohl jetzt irgendwie und sowas. Mein Vater wollte irgendwie so das alles ebenerdig irgendwie so haben und sowas und dann irgendwie so sämtliche Elemente 2 Meter vorziehen. Boah, es steht doch, geh weg! Die hinteren Elemente, die waren, glaube ich, nicht so ganz so eben und sowas, aber der war ja auch, das waren ja so Ecken, da waren die ja überhaupt nicht. Der ist ja dauernd von der Bühne runter, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ich hätte aber auch Zeit, da wieder zu stehen. Warum? Weil du auf die Kiste steigen musstest, hinterher. Ja, die Kiste war auch nicht so eine geile Idee, irgendwie war die Kiste. Und wir hatten ja eigentlich auch noch so ein Treppenelement, also bei der Stadt in Bürn gab es auch noch so ein Treppenelement, was wir hätten wir ausleihen können, aber irgendwie nicht gemacht haben. Das hätten wir irgendwie so, ach, das hatte ich gar nicht. Man hätte auch noch ein bisschen so sich runterstürzen können und sowas. Aber auf dem Video sehe ich halt so nach dem Motto, wir hatten da irgendwie so nur so eine Wasserkiste, glaube ich, dahingestellt. Noch nicht mal eine Cola-Kiste, eine Wasserkiste. Und da macht er schon einen größeren Schritt runter und sowas. Hat es hingekriegt, aber... Der ist ja auch 10 Meter groß. Ja, der schafft das dann und sowas. Ne? War doch ein bisschen sowas. Warum hast du keine Cola-Kiste hingestellt? Und da vorne eine Wasserkiste. Oh, gut. Das bisschen hüpfen kann man auch von. Und jetzt haben wir ja... Christian Steifen ist ja wieder in Damme. Da hat er mich mal wieder geliked. Ich glaube, der hat mich zum Beispiel auch wieder gemutet, aber... Das wirkt dich, ne? Dass er dich nicht mehr liked. Dann muss ich mir erkennen... Muss ich mich nicht mehr anstrengen bei meinen privaten Kommentaren. Da hat mich noch nie bei irgendwas geliked. Das ist auch wurscht. Es ist auch wurscht und sowas, aber... Es wird ja mal die Illusion geliefert, du würdest dich auch unterhalten mit irgendjemandem und sowas und sowas. Und das ist ja das Blöde. Also das hast du ja wesentlich eher beim eigenen Blog. Da kann das schon mal sein, von wegen, oder was, du kriegst ja irgendwann das Feedback, das hast du ja auch mal geschrieben und sowas. Und ja, stimmt, da und so. Und dann bist du in Unterhaltung und sowas. Und bei Facebook weißt du es noch weniger. Also ich meine, es gibt dieses Wort, keiner liest meinen Blog. Und das ist ja auch völlig okay. Ich meine, beziehungsweise niemand aus einem Bekanntenkreis, der sich direkt darauf anspricht, da lesen das wenige. Es lesen garantiert ein paar Leute, aber es lesen auch halt auch sehr viele Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Weißt du, was ich schlimm finde, ja? Wenn Leute mal irgendwie mal, ich habe immer das Gefühl, ich bin bei einem Blog unterm Radar. Und auf einmal habe ich das Gefühl, das hat jemand gelesen, kommentiert oder irgendwo verlinkt. Da kriege ich einfach mal Panik. Die Welt sieht mich, ich bin nicht mehr unterm Radar. Hilfe! Ja gut, da bin ich eher gegenteilig unterwegs oder sowas. Ich hätte es gerne bei gewissen Leuten unter Radar zu sein und habe das Gefühl, genau, bei denen bist du nicht unter Radar, aber bei Arschlöchern bist du nicht unter Radar, aber bei Leuten, die du toll findest, bei denen bist du unter Radar. Wie findest du denn so toll? Ja, jemand, du liest doch auch nicht meinen Blog. Too much information liest du nicht. Glaube ich nicht. Ich lese alles von dir. Liest du irgendwas von mir? Du liest nicht meine guten Morgen-Kommentare. Ja, fängt das schon an. Muss arbeiten. Kannst du abends lesen? Guten Morgen, ich bin am Morgen. Siehst du, also du lügst hier mit sitzt neben mir auf 10 Meter Entfernung, aber wird sowas von gelogen hier. Absolut. Es geht auch einfacher, dann zu reden. Ja, das ist auch egal. Ich glaube, es geht immer, also ich habe immer so diese Blog-Sachen, hörst du auf zu kratzen? Diese Blog-Sachen dahingehend verstanden, dass gute Schreibübungen, man kontrolliert das selber, was man also von sich gegeben hat. Und insofern ist ein gewisser Druck, das auch passend und gut auszudrücken, in gewisser Weise, ob es immer ein privates Kram und sowas und ob das jetzt die Masse erreicht oder nicht, war mir immer egal. Da hatte ich aber nicht, ich hatte ein paar Posts, die wirklich so unheimlich deutschlandweit unterwegs gewesen sind. Am Anfang von Too Much Information, als ich auch ein bisschen Artikel noch darüber geschrieben habe, über dieses Thema und weiß der Geier, was gab es. Zum Beispiel, eins kann ich mal eben reinzugreifen, es gab eine Debatte oder das Thema Kinderpornografie-Klicks in Deutschland. Und das war einfach ein Thema, das kannte keiner so richtig. Das ist ein schwammiger Begriff, was es eigentlich sein sollte und sowas und wie man das messen sollte und so. Aber es klingt natürlich erstmal gefährlich, ne? Also Seiten mit Kinderpornografie und Leute klicken diese Seiten an, so. Zack, da kam die erste Insider-Information. Freunde, solche Seiten gibt es gar nicht. Es gibt nicht eine Internetseite, wo du Bildchen hast mit Kinderpornografie, die klickst du an und dann siehst du was. Sowas gibt es nicht. Derartige Materialien werden ausgetauscht über Internetseiten. Da musst du dich wahrscheinlich einloggen und weiß der Geier was. Aber dieses Klick drauf, Internetseite, zack. Ja, auch bewusst und sowas, ne, und sowas. Aber es wurde gehandelt, sozusagen in der Politik, mit Klicks auf Internetpornografie-Seiten. Und da gab es keine Statistiken zu und es gab sozusagen im das, was man sich darunter vorgestellt hat, gab es überhaupt nicht und so weiter und so fort. Und dann gab es unterschiedliche Angaben von bestimmten Politikern und das habe ich dann runtergerechnet. Und dann hieß es 5 Millionen Klicks aus Deutschland und der eine Politiker hat gesagt, im Monat und der andere hat gesagt, im Jahr. Und dann habe ich das runtergerechnet, was das im Einzelnen eigentlich bedeutet und keine Ahnung was. Und wenn du, habe ich dann geschrieben, also wenn du jetzt bei Klicks ja kaum sagen kannst, also zudem, das ist ein paar Jahre her, man weiß jetzt nicht, wie die Statistiken gelaufen sind, ob das jetzt sozusagen ein Aufruf der Seite ist, was auch ein Bot sein kann, also ein Computer, dann sind das ganz wenige Klicks am Tag, von denen du nicht sagen kannst, war das jetzt ein Mensch oder war es ein Bot? Ja, das ist ja eine Seite, ne? Der Mensch ist nicht so, dass er das angegriffen hat. Eine eindeutige IP-Adresse ist oder ein Bot kann ja auch eine eindeutige IP-Adresse haben. Ach so. Und das hat mir aufgedröselt, weil anhand von verschiedenen Politikern, dass halt das, was sie dann kolportiert haben, Populismus gewesen ist. Einfach nur so irgendwie auffallen. Und wir machen da jetzt was, also Scheinpolitik und sowas. Und damit hast du damals noch gewissen Erfolg haben können. Und mit diesem Too Much Information dachte ich ja, ich dachte eigentlich, das ist so ein zeitspezifisches Phänomen. Und mittlerweile denke ich eigentlich, es ist mehr geworden. Also du hast viel mehr. Also wir reden gerade über Fake News bei Facebook, dass das Methode hat, Blödsinn zu erzählen und viele Leute glauben das. Und damals war das eher ein Randphänomen. Und mit diesem Randphänomen hast du durchaus, aber ich damals Leser bekommen, jetzt kriege ich, das Thema ist eigentlich intensiver geworden und ich kriege eigentlich darüber jetzt kaum noch, also ich mache auch keine derartigen Artikel mehr großartig, dass ich irgendwas auseinanderdrösel, weil das keinen derart mehr interessiert und ja, war mir damals, als das aber mal bundesweit rumging, ich bin nicht nervös geworden. Also ich fand es nett und dachte, okay, das ist jetzt ein Schritt, vielleicht wird dein Blog mal berühmt und wird es jetzt aber jetzt der nicht, kannst du von Blogs nicht erwarten. Dazu ist jetzt diese Technik nicht die passende. Also das sollte man davon nicht erwarten. Ich wiederhole mich. Aber das hat damals noch funktioniert und heute, und das hat halt sich im Laufe der Zeit gewandelt und ich mach's noch, aber nicht in Erwartung eines riesigen Publikums, weil selbst, wie du schon gesagt hast, selbst wenn es ein riesiges Publikum ist, du weißt ja nicht, vielleicht sind es 2 Millionen Idioten, dann ist es dir eigentlich vollkommen egal und wenn da ein paar Leute, die Ahnung haben, das auch lesen und damit was anfangen können, die wirst du nicht identifizieren können, wenn sie sich nicht wirklich bei dir melden. Ja, man hätte davon viel gewonnen, aber dazu musst du sehr viel Arbeit da reinstecken und du musst die passenden Themen dann auch zu sagen und dann nicht populistisch zu agieren. Also wenn man sich auf die Fahnen schreibt, ich möchte jetzt nicht populistisch agieren. Ja. Ich glaube, dazu passt einigermaßen ganz gut, was mein Philosophieprofessor, bei dem ich sehr viel gemacht habe, damals mal gesagt hat. Und so hat er ein Logikbuch geschrieben und dem habe ich gesagt, jetzt mal ehrlich, wie viele Leute verstehen das? Wie viele Leute begreifen, was sie in diesem Buch, womit sie sich auseinandergesetzt haben? Wie viele Leute sind auf der Höhe, das zu verstehen? Und da sagt er, doch, das sind schon einige. Also der an der Universität und so. Und er hat halt die eine Hand mit 5 Leuten vollgekriegt. Der hat ein Buch geschrieben und gesagt, also es gibt auf der Welt, glaube ich, so 5 Leute, die verstehen es. Ja, ist doch schon was. Der war aber auch in dem Vorteil gegenüber mir, der wusste, dass die das auch lesen. Ich glaube, wenn du mit deinem Text für eine Person schreibst und genau diese eine Person liest deinen Text, versteht deinen Text und hast du wahrscheinlich erreicht. Oder wenn nur eine Person deinen Text liest und nicht versteht, was du damit gemeint hast, dann hast du das schon ein Ziel erreicht. Dann hast du schon sehr viel. Du hast jemanden gebracht, das zu lesen, was du geschrieben hast. Ja, eben. Wenn jemand bereit, wenn ich meinen Text liest, dann ist das schon verdammt viel. Und bis zum Schluss sogar liest. Ja, und dem Inhalte wegen, ne? Also jetzt nicht so, also den Kopf erreicht. Ja. Wenn wir über Bestseller reden, dann hast du sozusagen oftmals, dass die auf das Gefühl schießen. Ja. Aber wenn du wirklich nur eine Person zu gebraucht hast, meinen Text zu lesen, ist das schon gut. Ist auch so, ich meine, wir leben in so in Zeiten, jetzt momentan ist es gibt so Buchhandlungen, das sind so Geschäfte. Geschäft ist so ein Raum, der angemietet wird, um darin Waren zu vertreiben. Und da gab es mal eine Zeit lang so den Versuch, sowas wie Bücher zu verkaufen in solchen Geschäften. Bücher sind gedruckte Papierseiten, die gebunden werden oder getackert teilweise oder geklebt heute oft. Und das wird dann versucht, an den Mann zu bringen und sowas. Und dazu gab es halt passende Geschäfte und sowas. Und hey, wir haben gerade einen gewissen Übergang. Wir haben Bücherschränke. Also da tut man diese Produkte rein, wenn man sie gelesen hat und kein Geld dafür haben möchte, sondern sie weitergeben möchte, um sie nicht in den Abfall zu schmeißen. Sowas haben wir einerseits. Und andererseits haben wir hier in Düsseldorf auch noch einen gewissen Laden, der aus Wohnungsauflösungen Bücher nimmt und die dann da für weniges Geld verkauft, um die Sache wohltätigen Zwecken zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir kommen mittlerweile, also wir haben, der Überfluss an Büchern kommt uns gerade sehr oft entgegen, wodurch ich auch sehr viele Krimis und Thriller, also leichte, also vom Schreibstil leichtere Literatur, Literatur ist ein Überbegriff von anspruchsvoller Papierdruckerei, angeschleppt habe, um dann zu sehen, ich lese doch lieber anspruchsvolle Literatur öfter als irgendwelche Thriller und sowas. Und deswegen habe ich auch sehr viele Thriller, wo ich gesagt habe, das Buchformat ist ganz gut und so, wird an Rolf jetzt weitergegeben, weil ich dann mich hingesetzt habe oder überlegt habe, von den Dingen hast du letztes Jahr kein einziges gelesen. Nächstes Jahr wirst du auch kein einziges von denen lesen. Wann willst du diese Sachen lesen? Du kannst sie vielleicht irgendwie auch noch als EPUB irgendwo kriegen. wenn es unbedingt notwendig wäre. Aber wann willst du denn jetzt den Kram lesen und warum nicht irgendwelche andere Literatur, die du auch noch, also Kriminalliteratur, die wir auch noch haben? Und das habe ich für mich jetzt so nicht zufriedenstellend beantworten können, sodass die Sache jetzt in letzter Zeit ja auch wieder rausgeflogen ist. Was auch ganz der Bücherstapel da neben dem Regal, weiß nicht, ob du das aus dem anderen Raum jetzt gerade sehen kannst und so, aber ja, also was, der war mal so hoch, dann war der so zur Hälfte und sowas, und dann habe ich irgendwie so die Hälfte zum Bücherschrank getragen und dann aus den anderen Ecken, was man so hat. Das, wo ich dachte, oh, das bleibt jetzt erstmal und sowas und sowas, und dann haben wir jetzt da immer noch einen gewissen Bücherstapel, der so ein bisschen mehr höher als einen Meter hoch ist. Von wegen, ach, zu schade zum Wegschmeißen. So ist das gerade hier mit Literatur. Also es ist ein, man hat hier immer noch eine gewisse Lebendigkeit sozusagen. Ja, also man hat ja in dem Bücherladen, die Sachen kosten 1,50 und sowas, dann denke ich auch, meine Güte, das ist jetzt. Da sollte man jetzt nicht so lange drüber überlegen, weil es sind wirklich nur 1,50. Also da kommt schon mal was rein, was man nach ein paar Monaten sagt, ach, kann auch wieder weitergegeben werden. Die Chance hatte man. Ja, aber in dem Moment muss man teilweise halt zugreifen und sagen, nehmen wir jetzt aber mit. Aber und man entwickelt sich sozusagen auch daran, wie sind wir jetzt von Hochzeiten auf Bücher gekommen, weiß ich auch nicht. Dass man sagt, hey, Thriller und Krimi-Literatur. Ah, da gibt es schon richtige Literatur, die auch spannend ist und die man auch mal erstmal lesen muss. Ich hätte ja gerade, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir waren ja gerade in Miami und sowas und ich habe passend zu Miami angefangen, Back to Blood von Tom Wolfe zu lesen. Ein Roman, der auch in Miami spielt, 6 Jahre alt, aber es passt inhaltlich immer noch super dazu. Und den habe ich irgendwie jetzt erst im November beendet und wir waren im Oktober da. Das heißt, für mich hat sich das Thema Miami inhaltlich noch ein bisschen gezogen. Immerhin war es noch relativ zeitnah dran, aber es ist auch so ein Buch, das war so 770 Seiten lang. Oh, 770 Seiten. Und das liegt jetzt noch da. Ja, das ist eine gewisse Schwierigkeit. Also wir haben es auch als EPUB, aber es liegt noch da, damit du es lesen kannst, ansonsten wäre es schon weg. Gott sei Dank. Ja, aber es ist ein Miami-Roman, du warst ja, darfst du mal lesen und sowas. Aber ansonsten, das stand eigentlich im Bücherregal rum. Oder sind schon wieder zurückgezogen. Warum sollten wir in Miami wohnen? Da stand schon, also ein dicker Wälzer, der auch. Michelle Obama. Richtig. Also das ist ein dicker Schinken, der macht es sich ganz gut im Bücherregal und sowas, dann liest er und sagt von wegen, der muss nicht im Regal stehen. Das ist ja, also haben wir gar nicht angesprochen, ne? Weltpolitische Sachen sprechen ja gar nicht an. Selten, außer unserer Hochzeit, die natürlich weltpolitisch für ein Erdbeben, wird sorgen, gesorgt hat. Die Märkte haben erschrocken reagiert. Es haben 2 Menschen mit merkwürdigem Nachnamen geheiratet. Katisch! Ja. Ja. Von merkwürdigen Türschildern wird. Ja, überlangen Türschildern. Überlange Türschilder, das ist das, was man heute braucht. Ülatüschi. Willkommen auf ülatüschi.de. Ja. Wir haben uns spezialisiert. Wenn Sie uns nicht brauchen können, gehen Sie auf Gewöhtüschi. Ja, sprechen wir es denn an? Sprechen wir es mal auf Französisch? Ist uns das egal? Innerhalb des Podcastes. Ja, worum geht es eigentlich gerade? Was ist denn passiert? Es hat ein merkwürdiger Mensch die US-Wahlen gewonnen, ein Inselaffe. Also es gibt einen Brexit, das heißt die Engländer, die Briten haben in der Mehrheit in einer sogenannten demokratischen, also in einer Mehrheitswahl dafür gestimmt, aus der Europäischen Union auszutreten. Momentan klagt, also der aktuelle Stand, also das, es gab eine derartige Mehrheitswahl, was ja nicht unbedingt demokratisch ist, aber in den klassischen Begriff der Demokratie noch reinpasst. Also die Mehrheit der Abstimmenden hat sich entschieden oder hat eine Wahl getroffen, ein Ergebnis erzeugt. Kann ich das noch anders ausdrücken? Nein. Das heißt, da haben sich schon ein paar Sachen negativ für Britain, für Großbritannien entschieden. Das heißt, die Leute investieren gerade nicht. Und solche Scherze passieren schon. Bis März 2017 möchte die englische Regierung, die britische Regierung, das ist die englische Regierung, ne? Die britische? Nein, es ist nicht die britische Regierung. Aber, doch, ist es doch natürlich, die Ministerpräsidentin von Großbritannien, heißt es nicht von England, möchte bis März 2017 halt den Plan vorlegen, also den Austritt der EU vorlegen, also den ankündigen. Jetzt ist es aber gerade so, dass ein oberstes Gericht entschieden hat, dass das Parlament zu befragen ist. Das kann die ganze Sache nochmal irgendwie so umwerfen. Und die Schotten haben gerade erwirkt. Ja, was haben sie genau erwirkt? Die Schotten möchten selber abstimmen können, ob sie wirklich auch raus sind aus der EU. Und da haben sie gerade irgendwie einen gewissen Prozess auch gewonnen, der aber nicht im Endeffekt besagt, dass sie das jetzt eigentlich selbst bestimmen können. Aber wenn es in die Hinsicht ginge, dass die Schotten eigentlich komplett auch noch selber bestimmen können, ob sie weiter in der EU bleiben oder nicht, dann haben wir eventuell ein Schottland, das aus der dem Vereinigten Königreich austritt. Ja, aber dann ist es auch wiederum. Das heißt, der Anfang des Zusammenbruchs des Vereinigten Königreichs. Ja, aber es ist doch, nicht so ganz verstanden. Wenn die austreten wollen, würde bedeuten, die brechen ja auch mit dem Handelsabkommen mit den Briten komplett ja auch. Das heißt, die können wieder was von der EU beziehen, die können nichts aus den USA beziehen, die können aber auch nichts von Großbritannien beziehen. Das heißt, die Schotten sind relativ allein gestellt in der Situation. Es dauert Jahrzehnte, bis es wieder hergestellt ist. Ich glaube nicht, dass ein Handelsabkommen bedeutet, dass ich nichts exportieren dürfte. Wer sollte mir das verbieten? Jetzt ist Tatjana irritiert über eine Nachricht, die sie bekommen hat. Wir diskutieren ja gerade Weltlage, sind aber gerade schon bei 2 Stunden 42, also ist wirklich noch jemand dabei. Wir sollten, glaube ich, abbrechen, weil ich finde das zu lang für einen Podcast. Und deswegen sage ich, wir melden uns vielleicht nächstes Wochenende schon wieder. Und Tatjana ist gerade sprachlos und kann kaum noch was sagen, fasst sich ans Gesicht und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt kein ganz runden Abschluss, aber immerhin irgendein nach 2 Stunden, 45 Minuten, 42. Das heißt, Zeit zum Luft holen. Beim nächsten Mal werden wir mehr. ich glaube, das Thema ist, glaube ich, ein bisschen durch, aber nicht wahr? Eine schöne Woche. Wünschen. Und Tatjana.